Moin moin und hallo zu MTV Game Ones neuesten Podcast, der Nummer 4, wenn ich mich jetzt mittlerweile nicht mehr verrechnet habe. Ich bin der Gregor. Ich bin der Eddie. Nils. Und der Simon, der diesmal nicht sich als Erster nach vorne drängt. Ja, der hat sich ganz ladylike zurückgehalten, aber keiner ist angesprungen einfach. Ja, und wir haben alle Angst gehabt, dass sie sich einfach umklatsche. Nein, heute werde ich mich zurückhalten. Ich bin gespannt. Ich habe mir nämlich die letzten Podcasts auch angehört und dachte mir, halt doch mal die Fresse. Halt doch erstmal, jetzt da war der Punkt, wo du, eine Rede weiter. Geht so recklos. Immerhin hast du gedacht, das, was wir alle ausgesprochen haben vor, du hast einfach nicht zugehört. Wer genau geachtet hat zwischen Simons Redeschwall vorhin, wir haben heute einen neuen Gast in der Podcast-Runde, den Nils, der sich das erste Mal dazugibt. Ich bin so aufgeregt. Ja, das ist fantastisch. Ich weiß gar nicht, wo mit meinen Händen. Ja, auf jeden Fall nicht an das Kabel von deinem Mikro, was du gerade nach unten ziehst. Keine Angst, dich führen wir noch hier vernünftig ein, ne? Oh ja, da bitte ich drum. Ganz kurz, Gregor, eine Frage. Ist es für die Zuschauer oder die Zuhörer in dem Fall interessant, dass wir alle nackt sind? Ich weiß nicht, ob wir es erwähnen sollten. Nein, ja. Ich wollte es eigentlich als Überraschung auch bewahren. Für nachher. Randinformation, fürs Foto nachher dann. Genau. Ja. Wenn der Mann nachher mit der Lotion kommt, mit der wir uns einreiben. Ich dachte Erdnussbutter. Erdnussbutter? Das nennen wir Lotion. Hast du es geändert, Pepper, die Order? Fantastisch. Ah, der Pepper macht das Timer-Zeichen. Das ist das Zeichen, dass wir mittendrin sind, dass wir eingearbeitet sind jetzt. Ja, ja. Mittendrin statt nur dabei, nicht nur beim DSF, sondern auch hier. Na. Okay, genug Schweinereien fürs Erste, die sparen wir uns für später dann auf. Wer uns beim letzten Podcast zugehört hat, wir haben dort die Metroid-Serie behandelt. Wir haben uns, also ich, Eddie und Trant, haben uns hingesetzt gut und gut behandelt, also so richtig behandelt. Ice Cream. Ja, schön. Die werden ihr noch öfter hören heute. Heute das Thema des Podcasts, wenn der Eismann zweimal klingelt. Wir haben die Metroid-Serie gut behandelt, wir haben über die Spiele im Einzelnen gesprochen und der Zuspruch bisher war sehr positiv auch für das Ding und wir haben uns gedacht, nachdem wir... Wenn jemand Eis will, schreibt uns eine Mail, wir machen das. Ist er jetzt fertig, der Eismann? Egal, wir machen weiter. Ja, wahrscheinlich, ne? Nachdem wir das für die Metroid-Serie ausführlich gemacht haben, haben wir uns hier gedacht, jetzt wo wir die Konsolenfans bedient haben, lass uns doch auch was für die PC-Leute machen. Und wir wollen heute was Ähnliches machen über die allseits beliebten LucasArts Adventures. Um nicht zu sagen, eigentlich so eine der besten und qualitativ hochwertigsten Serien, die es gibt, so in der Games-Branche. Ja, oder mir fällt jetzt nichts ein. MacGyver. Die Tomb Raider funktioniert ja nicht. Ja, MacGyver natürlich, ganz klar, Nils. Nee, aber fällt einem noch was anderes an? Das Besondere daran ist eigentlich schon, dass LucasArts Adventure schon zu einem Genre eigentlich geworden ist, wenn man es mal so, es ist nicht nur der Name des Herstellers oder des Entwicklers, sondern mittlerweile verbindet man wirklich tatsächlich ein Genre damit. Oft redet man dann sogar von vielleicht noch zwei, drei anderen Adventures, die gar nicht unbedingt LucasArts sind, die aber vielleicht schaffen, damit mitgenannt zu werden, aber es ist schon komisch, dass es überhaupt so eine Qualität hat scheinbar, dass es funktioniert. Naja, die Dinger haben eben so eine Sonderstellung erreicht unter einem Genre, was eigentlich so weit gefächert ist. Wobei man auch sagen muss, auch weil gerade du PC sagst und viele Leute jetzt vielleicht aufschreien, ich innerlich auch ein bisschen und sagen, ja, aber Moment, Sierra Adventures sind ja auch ihr eigenes Genre und das sind aber auch die einzigen zwei. Also mehr fällt mir jetzt nicht ein. Die anderen waren alle austauschbar, aber LucasArts und Sierra waren immer sehr, es waren eigene, ja, Genres im Genre, wie Eddie gesagt ungefähr, hat. Ungefähr, ja, also bevor wir dann komplett dort einsteigen, Adventures, für die Leute, die es gar nicht kennen, Adventures sind die Dinger, wo man sich an den PC setzt oder an den Computer und dort nicht die Maus komplett klickt, um zu ballern, sondern die Maus komplett klickt, um das Pferd zu striegeln oder den Schlüssel ins Motorrad reinzusteigen und so weiter, wo man Rätsel löst eigentlich die ganze Zeit über. Also es ist ein Genre, was jetzt aktuell wieder im Kommen ist seit einigen Jahren, aber lange Zeit eben etwas war, so ein Relikt aus der Vergangenheit. Ne? Jetzt haben wir Action, jetzt brauchen wir alles diesen Abenteuer-Adventure-Kram eigentlich nicht mehr. Das, ja, wie immer, es gibt halt so bestimmte Jahreszeiten sozusagen, wo bestimmte Spielgenres dann beliebt sind und eben, ja, wir hatten die Weltkriegsecke schon, wir hatten eigentlich so alles und ganz klar, bei der Action kann dann einfach ein Adventure nicht mithalten, aber jetzt zurück zu den Wurzeln, wie auch immer, vielleicht auch durch Sam Max, die Telltale Remakes und ähnliches so. Genau, jetzt wieder eine kleine Renaissance, aber da kommen wir gleich später nochmal dazu zu sprechen. Ich gehe jetzt nochmal deswegen zurück, weil die LucasArts Adventures, wie wir es erwähnt haben, die haben natürlich eine Sonderstellung. Und der Grund ist, dass sie so eine Sonderstellung haben, ist mitunter, weil Adventures waren so eigentlich das älteste Genre, weil es das einfachste ist, was du damals auf dem Computer bewerkstelligen konntest. Bevor die PCs Grafikkarten hatten, bevor sie überhaupt Grafik darstellen konnten, waren Adventures eigentlich das Genre, was es so als erstes zur Beliebtheit gebracht hat. Die bestanden ja quasi früher nur aus Text. Die Text-Adventures halt. Ja. Ich hatte auch noch ein paar. Also wer hat mal wirklich eins damals gespielt? Also wer hat sich wirklich an den Dingern versucht? Ja, ich hab's probiert. Hm. Die waren aber auf Englisch. Ich habe das mit meinem Freund Jan-Marco Edelmann gespielt. Der konnte auch nicht so gut Englisch wie ich. Und allein die Schwierigkeit rauszufinden, was Pumpkin bedeutet, ja, als Beispiel, ja. Hat mich also fast in die Verzweiflung getrieben. Sodass es gab ich nicht auch kein Internet. Man musste das ja noch wirklich in Wörterbüchern nachblättern. Ja. Oh Gott, da kommen Traumata hoch, ja, wieder. Ich hatte das auch. Vor allem, wenn du die Verben nicht richtig konjugieren konntest und dann einfach bei Larry da standst, wolltest die Tür öffnen oder weiß ich nicht, konntest das blöde Verb nicht richtig konjugieren. Der hat es einfach nicht gemacht, weil es nicht richtig eingegeben ist. Ja, guck mal, da bist du mir aber einen Schritt voraus, weil bei Larry zum Beispiel bin ich auch nie über die Passwortabfrage rausgekommen. Die war nämlich so pfiffig. Ja. Die haben Fragen gestellt, die nur Erwachsene beantworten konnten und das auch noch auf Englisch. Und das aber auch nur, wenn man Amerikaner war, weil viele von den Sachen weiß man hierzulande gar nicht. Irgendwie amerikanische Geschichte oder jedes so. Jedes Mal, wenn du Spiel starten wolltest, das 10 Versuche oder so. Ja, weißt du, heutzutage macht man sich Gedanken über einen vernünftigen Jugendschutz. Das hat funktioniert. Ja, es hat wirklich funktioniert. Man kam nicht durch. Es gab allerdings auch die Möglichkeit, es dann irgendwie zu beenden. Es galt, du konntest es überspringen irgendwie mit so einer Tastenkombination. Ich wusste nicht mehr genau irgendwie, wie jetzt geht, aber... So habe ich das wahrscheinlich gemacht. Und ja. Ich kann mich auch nicht erinnern. Ey, bis dahin fand ich das richtig schlimm. Mittlerweile haben sich die Eingaben schon ins Hirn gebrannt. Die können wir wahrscheinlich im Schlaf heutzutage eintippen. Also jetzt würde ich alle Fragen wissen. Ich glaube, jetzt würde ich sie alle richtig beantworten. Da würdest du auch wie verstehen, wie ein kleines Schulmädchen kichern einfach. Bist du sicher, dass du weißt, wer der höchste Staatsoberhaupt in Amerika ist? Ich bin nicht so... Der Kanzler, oder? Ja. Der Emperor. Emperor. Emperor/Kanzler. Wie ihr gerade angesprochen, die Sierra Adventures. Die Sierra Adventures waren vergleichbar mit den LucasArts-Dingern, weil die hatten Grafik. Ja, das eine? Das war der zweite Schritt sozusagen damals. Also als sie am Anfang waren, die Adventures bestanden nur aus Text. Und da war es natürlich schwer für jemanden, der nicht wirklich drin ist in der Sprache, der einerseits vielleicht nicht ganz so denkt wie die Entwickler, die sich ganz lustige Sachen ausgedacht haben, aber auf die du im Leben einfach nicht kommst. Also alle, die Hitchhiker's Guide to the Galaxy als Text-Adventure gespielt haben und die Bücher nicht gelesen haben, wie will man drauf kommen, dass man sich irgendwie Handtücher um den Kopf wickeln muss und irgendwie die Post vorne aus dem Kasten holen? So, da hat's man keine hat Ahnung das Buch gehabt. Im Grunde nachgespielt und musste dann schon das Original kennen. Ich habe es probiert, ich habe das Buch nicht gelesen. Ja, aber dann mit dem Handtuch zum Beispiel, da kommt ja kein Mensch drauf. Das macht absolut keinen Sinn. Das macht auch im Buch keinen Sinn, aber es ist halt so. Und der Schritt, der weitergegangen wurde, waren eben, wie gerade dieses Larry, was erwähnt wurde, Sierra, die große Konkurrenzfirma damals zu LucasArts, die hat quasi damit angefangen, Grafik in diese Spiele zu bringen. Du hast zwar immer noch mit der Tastatur alle deine Eingaben gemacht, aber du hattest nicht mehr nur den reinen Text, den du dir vorstellen musst, sondern du hattest Figuren, die sich bewegt haben, du hattest Sachen, die gezeichnet sind, aber da ist schon mal ein Schritt weitergegangen worden. Ja, ich muss auch sagen, die Sierra-Reihen, also die Quest-Reihen, also Police Quest war jetzt nicht so geil, aber King's Quest zum Beispiel oder die Kyrandia Legend und so, da waren schon auch ein paar Spiele dabei, die richtig gut waren und ich finde, es ist bei Sierra so ein ehrlicher zweiter Platz. Also die Heroes Quest-Spiele und so habe ich auch gerne gespielt. Die Monkey Island-Spiele hatten dieses gewisse etwas mehr. Die waren noch sympathischer und lustiger und besser. Aber man hatte sie halt irgendwann durch und war dann auch dankbar, dass es Sierra-Spiele gibt, wo man dann seiner Adventure-Sucht noch nachgehen konnte. Genau, dein Appetit wurde sozusagen geweckt mit den LucasArts-Dingern. Mein erstes Adventure war tatsächlich auch Larry 1. Ich weiß noch, war ich damals im Kaufhaus Jo, was so eine von diesen Ketten, die es heute gar nicht mehr gibt und so, und hab da zwei Typen, die viel älter waren, als ich zugeguckt, wie sie bei Larry 1 es wirklich aus dem Stand heraus bis zur Prostituierten gespielt haben in ihrem Zimmer, mit ihr Sex hatten und dann direkt an AIDS gestorben sind. Und irgendwie, das hat sich so eingebrannt bei mir, diese ganze Szenerie mit der Grafik und den Texten und Ken sent me und so. Und die wussten das alle schon. Und da habe ich wirklich zugeguckt, völlig fasziniert und hatte, glaube ich, ein halbes Jahr später hatte ich einen PC mit Larry. Also das hat mich total beeindruckt, dass es so... Es war spaßig, aber es war auch noch so mysteriös alles für mich. Du bist einer der Glücklichen, die damals noch einen PC hatten und dann die Sachen ausprobieren konnten. 286er Baby. Alter, ich habe C64 bis in die 90er rein, ja. Also ich habe kein Larry gespielt damals, weil ich keinen PC hatte. Ich habe gespielt so einen Schwachsinn wie Frankie Goes to Jupiter hieß das Ding. Das war so ein sehr, ich weiß nicht, ob es selbst programmiert war, aber auf jeden Fall ein sehr billiges Adventure, wo irgendwie jemand auf dem Jupiter landet und dort auf einer Raumstation rumläuft. Ich habe es nie lösen können. Ich wusste nur, wenn du bestimmte Eingaben gemacht hast, da hat er sich, sag ich mal, selbst gut unterhalten, ohne dass da jemand mit dabei ist. Aber mehr hatte ich nicht rausgefunden im Spiel, um jetzt das nicht mal direkt auszusprechen. Aber mit so einem Crap war ich dann gesattelt und nicht mit den guten Larry-Sachen. Ja, ich habe weil Larry auch Schwachpunkte hatte in der Serie auf jeden Fall. Mit Sicherheit, es ist auch immer, also mit dem vierten Teil, der nie kommen sollte und dann auch nie kam, stattdessen war es ja dann der fünfte, da hat es dann angefangen bergab zu gehen, fand ich. Aber die ersten drei, die waren damals revolutionär. Ich weiß noch, der dritte hier, Passionate Patty, wo du dann plötzlich, das gab's damals nicht, wo du plötzlich die Hälfte des Spiels mit einer Tussi spielst, wo, was du vorher gar nicht wusstest, und es geht aber gleichzeitig, weißt du, haben die beiden ja eine Beziehung, und es war sehr, ich fand das super. Ich meine, die Rätsel waren viel zu schwer. Das kann man vielleicht auch mal sagen, die Rätsel in Larry waren so schwachsinnig, dass du ohne Lösungsbuch eigentlich auch nicht klarkamst. Das Schlimme ist ja, wenn die Rätsel irgendwann anfangen, nicht mehr nachvollziehbar zu sein, sondern einfach völlig absurd sind und man irgendwas kombinieren muss, was ja später auch irgendwie bei Monkey Island war, wo man dann auf die Spitze getrieben. Du warst verzweifelt und es gab ja, haben wir eben schon gesagt, es gab ja kein Internet. Man konnte nicht mal eben irgendwo einen Lösungsweg googeln, sondern man musste im besten Fall irgendwie sich eine Zeitschrift kaufen, wo das drin stand, oder vielleicht irgendwie Freunde fragen. Sonst bist du wirklich verzweifelt und man konnte wirklich wochenlang an einer Stelle hängen. Ja, um da nochmal die Brücke gleich wieder zurück zu den LucasArts-Dingern zu schlagen. Diese ganzen Ärgernisse, die die frühen Adventures, insbesondere die Sierra-Sachen mitgebracht haben, das, was die LucasArts-Adventures von quasi am Beginn an dann richtig ausgemacht hat, war, dass sie einfach diese Fehler konsequent ausgemerzt haben und ein Spielerlebnis geboten haben, was einfach bereinigt war von den ganzen Ärgernissen, die es da gibt. Und das hat wirklich erst angefangen 1987 mit dem ersten Spiel von LucasArts, was richtig nach der neuen Form gewesen ist. Es war Maniac Mansion damals. Wo ja auch die Scamba herkommt vom Namen her. Genau, ne? Also, wer weiß, es kommt einer, ihr wisst alle, oder? Komm, was es heißt. Also, was Scamba heißt, Scum? Wer möchte zuerst klugscheißen? Wer möchte? Du warst mit Hannes, Eddie, du musst das wissen. Du warst mit Hannes an einem Tisch. Ich habe das sogar beim Nerdquiz damals bei Giga gefragt, aber leider ist mein Gedächtnis ein natürlicher Feind von mir. Ja, ich überlasse dir. Darf ich? Ja, bitte. Script Cursor Utility for Maniac Mansion. Falsch. Nein, doch. Script Creation Utility for Maniac Mansion. Nee, Cursor, oder? Creation. Bist du sicher? Ich glaube, das heißt Cursor. Aber lass mich mal nachchecken. Ich weiß es auch nur jetzt tatsächlich, weil also Kollege Hannes das 200 Mal erzählt hat. Aber du hast wahrscheinlich recht. Also du bist einer, ja, dem glaube ich, wenn der was anderes sagt. Nicht so wie bei Eddie. Wahrscheinlich klugscheiße ich jetzt und muss nachher Staub schlucken, weil ich es wieder falsch habe. Aber man kann auf jeden Fall, wir sind beide in dieser Richtung. Ich habe mal eine andere Wissensfrage jetzt, weil du sagtest, Maniac Mansion war das erste. War nicht Loom vorher? Loom war erst später. Loom war nach Maniac Mansion? Loom war um einiges später. Also es gab vor Maniac Mansion gab es noch ein Adventure bei LucasArts quasi, was wirklich das erste war, was mittlerweile vergessen wurde, weil es noch ein Text-Adventure war nach klassischer Art. Das hieß Labyrinth. Das kam ein Jahr vorher raus und das war basierte auf dem Kinofilm, der damals mit David Bowie und so weiter, dieser Fantasy-Film, der in den 80ern gelaufen ist. Und LucasArts natürlich als großer Filmproduzent hat natürlich quasi den direkten Zugriff auf die besten Filmlizenzen, ne, die dann dementsprechend gut versoftet werden können. Da haben sie ihr erstes Adventure draus gemacht. Wir können gerade sagen, Kollege Pepper hat hier gerade auf seinem iPhone online nachgecheckt und es heißt Script Creation Utility for Maniac Mansion. Das bedeutet Scamba, das macht auch den Witz dann aus in Monkey Island, wo die Bar Scamba heißt. Genau. Das weiß kaum einer. Aber dann irgendwie doch jeder. Aber zu Monkey Island kommen wir eh nochmal im Speziellen dann, wenn es soweit ist. Also es gab dieses Labyrinth-Spiel, aber das ist heute eben nicht mehr allzu bekannt, weil es wirklich noch ein Text-Adventure nach klassischer Art war. Und ein Jahr später kam dann eben Maniac Mansion, was wirklich das Genre revolutioniert hat. Ja, Ja. Ja, Maniac Mansion, muss ich sagen, war... Obwohl das so früh rauskam, war nicht das. Ich glaube, mein erstes LucasArts Adventure war Zack McCracken, was ich gespielt habe. Ich habe dann rückwirkend Maniac Mansion gespielt und das sogar durchgespielt habe ich zum ersten Mal auf dem NES tatsächlich. Oh, ja. Was jetzt? Maniac Mansion? Oh, was krass ist, weil da kannst du ja vieles auch nicht machen, was du machen kannst. Du kannst den Hamster nicht in die Mikrowelle stecken. Du kannst ist auch tatsächlich das LucasArts Adventure-Spiel, was ich am schlechtesten kenne. Ja, das ist auch sehr schade, dieser Umstand, weil es immer noch mit eines der besten ist, merkwürdigerweise. ich bin auch, also wir hatten es ja oft schon bei Game One, aber Maniac Mansion und Zack McCracken zählt für mich auch dazu, aber eigentlich natürlich dann Day of the Tentacle ist wirklich, sind einfach nahezu perfekte Spiele, auch wenn man betrachtet, wann die gemacht wurden, also da kann man kaum meckern. Also Maniac Mansion, um es nochmal zusammenzufassen, Story, sehr aufwendig, ne? Du bist der junge Teenager Dave, der hat seine Freundin Sandy, da kommt der böse Dr. Fred und will dir das Gehirn aussaugen, weil er steht unter dem Einfluss eines Kometen aus dem Weltraum. Das, genau, das Meteor, Purple Meteor, nee, wie heißt er? Ich hab vergessen, aber ein eines großen lilafarbenen Meteors. Genau, ne, ist mir vor zwei Wochenenden genauso passiert, wer hätte das gedacht, Geschichten, die das Leben schrieb. Ja. Aber das waren doch noch, das finde ich auch noch eine schöne Geschichte. Also heutzutage würde man versuchen, wirklich was Realistisches aufzuziehen, was aber einfach auch nicht so gut funktioniert, wie da ist ein böser Meteor, der den, genau, Dr. Fred irgendwie irre macht. Genau, der Stil, der damals gewählt wurde, war eben quasi das Proto-Spiel, das erste Spiel, was dann die Adventures von LucasArts später beeinflusst hat, einfach dieser Nicht-Hang zum Realismus, sondern einfach irgend so ein abgedrehtes Setting, was vielleicht mal ein paar Gags enthält und so weiter und so fort. Und das ist das, was Maniac Mansion so quasi den anderen Dreh gegeben hat. Du hattest nicht eben die klassische Fantasy-Serie wie King's Quest, wo du eine Prinzessin gesteuert hast oder einen Prinzen, der dann durch ein Königreich gegangen ist. Du hattest nicht Police Quest, was original den Polizeialltag nachgestellt hast, wo du gestorben bist, weil du die Akten im Kapitel 2 nicht richtig abgeheftet hast und so weiter. Sondern du hattest dieses abgedrehte... Was tatsächlich im LAPD ein häufiger Todesfall ist. Ja. Nee, falsch abgeheftet. Ja. Nee, aber es war wirklich damals fürchterlich zu spielen. Ja, absolut. Police Quest also, tatsächlich. Aber es hat halt... Ja, egal, lass dich über Police Quest. Genau. Also Maniac Mansion hatte eben erstmal dieses Setting. Dazu hatte es eine wirklich passende Grafik, ne, die dementsprechend sehr comichaft war, passend zum Szenario, alles vernünftig dargestellt hat. Und das, wie so oft jetzt hier schon angesprochene, das Scum-System, was den Unterschied zu den alten Spielen gehabt hat, eben vorher musste man noch alle seine Befehle per Tastatur eintippen, man musste sich teilweise zusammenreimen, was sich die Entwickler gedacht haben. Und man wusste auch nie genau, welche Befehle überhaupt funktionieren. Man hatte ja keine Auswahl, so wie jetzt dann bei Maniac Mansion, dass man wusste, okay, es gibt nur diese 10 Befehle. Genau. Was Maniac Mansion dann gemacht hat, war quasi die Befehle auf klickbare Verben runterzubrechen. Gehe, schau dir an, nimm, benutze und so weiter. Und die hattest du echt stehen auf dem Bildschirm und konntest quasi mit der Maus dann dir die Sätze zusammenklicken. Also anstatt groß zu tippen, warst du in deinen Möglichkeiten einerseits limitiert. Du konntest nicht mehr alles eintippen und sagen, irgendwie flieg zum Jupiter und tanz dort Kasachok. Ja, man muss halt dazu sagen, man hat nicht quasi Sätze so zusammengestellt, sondern man hat sich das Verb genommen. Und dann hat man halt, hatte quasi wie eine Fototapete und die konnte man abscannen, dann war dann ein Bild von der Uhr und in 2D im Hintergrund quasi und dann konntest du mit der Maus rüber und gehe zur Uhr anklicken und dann ist er halt zur Uhr gegangen und hat was über die Uhr erzählt. Benutze Stock mit zweiköpfigem Eichhörnchen. War bis heute immer noch, oder benutze Messer. Buttermesser. Das war immer noch, also waren die traurigsten Szenen so. Man probiert's aus. Oh, und dann ist man eine Sekunde später, oh, ja, das geht ja wirklich, auch warum hat mir das denn keiner gesagt, ich wollte es gar nicht töten. Da kommen wir aber gleich nochmal dazu in Sachen Kindheitstrauma. Da hast du noch gesagt, bei der NES-Version konnte man leider den Hamster nicht umbringen in der Mikrowelle. Und jetzt heuchelst du hier so ein Mitgefühl, oh. Ja, aber einerseits ein zweiköpfiges Eichhörnchen. Genau, du hast doppelt so viel Bindung zu dem als zu einem einköpfigen Hamster. Exakt. Das kann dich doppelt angucken, süß. Ja, also ich weiß nicht, was dein Problem ist. Eben die traurige Geschichte des doppelköpfigen Ein Freund von mir tatsächlich war irgendwann stinksauer, weil er hat die NES-Version gespielt und hat dann bei der Nintendo-Hotline angerufen und hat gefragt, warum geht das hier mit dem Hamster nicht, warum kann ich den nicht in die Mikrowelle stecken und so. Und die hat ihn wirklich fassungslos, muss sie ihn übers Telefon angeguckt haben und völlig verwirrt gewesen sein, dass ein kleiner Junge sowas machen will und es gar nicht verstanden hat. Und natürlich haben sie nicht gesagt, wie es geht. Es geht ja auch nicht in der NES-Version. Das war damals die Release-Politik von Nintendo eben. Ich hatte mal einen Artikel über das Thema gelesen, dass eben Nintendo sehr speziell dann die Leute, die es umgesetzt haben, Maniac Mansion auf dem NES, angewiesen hat, einfach solche Dinge rauszunehmen. Hamster in Mikrowelle geht nicht. Irgendwie Kreuze dürfen die nicht zeigen. Aber man kann man kann sich töten lassen von den Bösen und dann als Geist rumlaufen. Ich bin mir gar nicht sicher, ob das überhaupt in der PC... Ja, ich bin mir ganz sicher, es gibt eine Version, wo das geht. Glaub's mir, wirklich. Glaub's mir, du kannst dich... Ich erkläre sogar, wie es geht. Mhm. Deswegen glaube ich aber gerade, es geht auch nicht bei der NES-Version, sondern nur bei der normalen Version. Du kannst den Hamster in die Mikrowelle und dann gibst du den Matsch, der dabei rauskommt, wieder an den Weird Ed. Oder wie heißt er? Den Sohn von Dr. Fred? Ja. Weird Ed. Gibst du es an Ed und dann... guckt er dich ein bisschen fassungslos an und das Bild wird schwarz und danach siehst du ein kleines Grab vor dem Tor, genau, also vor dem Haus. Ja. Und du kannst auch mit ihm rumklicken, mit Dave zum Beispiel noch, aber er kann nichts mehr berühren. Ah, okay. Er ist ein Geist. Also wenn sowas in der NES-Version dann drin ist, in den anderen Versionen, ist das Grab eben einfach dort glaub, und da kannst du vorbeilaufen drin mit den anderen Leuten. Eine Besonderheit, die Maniac Mansion dann auch noch hatte, du hattest eben dadurch, dass deine Charaktere visuell repräsentiert wurden, du hast sie auf dem Bildschirm gesehen, du hast also nicht aus der Ego-Perspektive geguckt, wie bei anderen Adventures sonst, hattest du nicht nur einen Protagonisten, sondern gleich drei. Na, du hast natürlich Dave gehabt, der immer dabei sein musste, weil dessen Freundin... Der auch der langweiligste war, der nichts konnte. Genau, so das Mittelmaß in Person, sozusagen. Wen habt ihr sonst genommen? War so die Auswahl? Also hieß er Bernard? Ja klar, Bernard ist wahrscheinlich der, den jeder genommen hat. Auch der Einzige, der technische Sachen irgendwie benutzen konnte. Ich hab Bernard immer genommen und Jeff, merkwürdigerweise. Der Surfer, ich weiß nicht, warum. Der kann doch gar nichts. Ich weiß, der kann gar nichts, aber irgendwie war der cool, weil er war ein Surfer. Ne, ich hab hier, wie heißt der Typ, der auf dem Piano spielen konnte? Sid. War das Sid? Razor war die Punkertussi, die konnte das auch machen. Ah, aber das habe ich gemacht, weil man hat halt mit der Musik ein bisschen was anfangen können. Genau, also man hatte die Auswahl zwischen 6, 7 anderen Charakteren, die man mitnehmen konnte, und jeder von ihnen konnte etwas anderes machen. Und es gab auch jedes Mal neue Lösungen dadurch. Also ich weiß nicht, es gab 3, 4 unterschiedliche Lösungswege, die wirklich mal unterschiedlich waren. Also nicht einfach nur, wo sich gegen Ende kurz was ändert, sondern du musstest wirklich spezielle, ganz andere Wege gehen und dann eben auf dieses Ende hinarbeiten. Also ich habe viele von den Enden auch noch gar nicht gesehen heute. In der Form, durch die Eigenheiten, die jeder Charakter dann eben hatte, zum Beispiel mit Bernard, der hatte Angst vor den Tentakeln, die dort rumgelaufen sind, deshalb musst du mit anderen Leuten andere Sachen erledigen. Dafür konnte er aber Sachen reparieren und zum Beispiel die Weltraumpolizei rufen. Ja, und er ist auch der Einzige, der irgendwie die Zündkerze nehmen, so eine Glühbirne aus dem Radio. Genau, was aus, war dem das Radio, nochmal, aus dem Radio rausschrauben, damit er sie oben reinschrauben kann das? Und dann... Es war so ein Radiotransistor. Also es war so ein Transistor. Einzelne Rätsel von jedem Lucas als Adventure durchgehen, dann wird es ein langes Podcast. Ich würde auch lieber gerne mal über die größte Errungenschaft Maniac Mansions reden, und zwar die Tentakel. Weil nämlich die Tentakel sind die besten Bösewichte der Spielegeschichte. Heute noch Popo-Tentakel. Großartigster Bösewicht aller Zeiten. Da kann ich nichts mehr zu sagen, sehe ich genauso. Natürlich waren die in Maniac Mansion noch relativ gesichtslos. Also, da gab es ja keinen so großen Unterschied zwischen Purpur und grünen Tentakel. Gab es auch Insekten McCracken? Nein, keine Tentakel. Da waren die Tentakel nicht, da war ganz das Besenwesen. Never. Ganz am Ende? Nein. Da waren Angst, da waren Alien und Besenwesen, aber kein Tentakel. Besenwesen. Und der Mars, auf dem Mars, das war großartig. Da kommen wir gleich dazu. Lass uns doch ruhig noch mal ein bisschen über Monkey Island. Lieber noch ein bisschen Maniac Mansion. Maniac Mansion war damals für mich der quasi Start zur Liebe der Adventure Games, weil das hatte ich damals von einem Kumpel auf dem C64 bekommen und ich hatte sowas in der Form vorher eigentlich noch nicht richtig gespielt. Damals natürlich auf dem C64 keine Maus, habe ich also alles mit meinem Flight-Joystick gespielt, was natürlich dementsprechend ungelenk war, aber es hat mich nicht davon abgehalten, das Ding in allen Formen so oft durchzuspielen, bis ich es ungefähr auswendig kannte. Problematisch war am Anfang aber, dass ich ehrlich gesagt am Anfang ein bisschen Schiss vor dem Spiel hatte. Weil da sitzt du da so als kleiner 7- oder 8-Jähriger und du bist in diesem Gruselhaus und da laufen auf einmal irgendwelche zombie-mäßigen Krankenschwestern umher, die dich in den Kerker einsperren. In die Küche gehen, direkt zum ersten Mal. Da hatte ich auch immer Schiss. Die Edna, die einfach war jedes Mal Horror. Es war dann irgendwie der Dings wollte irgendwie Käse, ging dann runter und es war alles ganz schlimm. Also die haben einen wirklich manchmal erwischt und man war dann echt, ich war dann wie gelähmt tatsächlich. Genau, es gab dadurch eben Maniac Mansion, der Unterschied zu den Sierra-Dingern war, dass man dort eben auch nicht sterben konnte wirklich. Es gab zwar ein paar kleine Ausnahmen, wie Simon gerade erzählt hat, wenn man die Hamsterreste seinem Besitzer gegeben hat, der hat einen dann umgebracht, aber das war verglichen mit den Sierra-Adventures, wo man wirklich dann umgekommen ist, wenn man jemanden schief angeguckt hat oder über die Straße gehen wollte, wo man dann gar nichts gemacht hat. Ja. Wir alle lachen hier und ich weiß nicht warum. Ich habe keine Ahnung warum. Ja, egal, müssen wir nicht wissen. War sicher nicht lustig. Auf jeden Fall, bei Maniac Mansion konnte man zwar nicht sterben oder nicht wirklich so richtig einfach sterben, wie es sonst war, aber trotzdem hattest du immer diesen Drang und manche Sachen einfach, es war immer so eine Stimmung dort, als ob da gleich die Kacke am Dampfen ist. Wie gesagt, ich finde, wir müssen ja auch nicht weiter reden, jetzt alle gucken schon wieder so, aber ich finde Maniac Mansion immer noch, das mein Spiel direkt, das kam direkt nach so Larry quasi, habe ich mir einen C64 irgendwann geholt wegen dem Spiel, weil mir das ein Kumpel auch gezeigt hat und ich so beeindruckt war, wie toll das ist. Bis heute habe ich eine Sache nie hingekriegt, muss man ehrlich mal sagen. Man findet irgendwo ein Manuskript über den Meteor, geschrieben von, ich weiß nicht wem, vom Sohn, ich glaube vom Sohn. Und man kann das umschreiben, dass es richtig gut ist und dann abschicken über eine Nummer, die man im Fernsehen sieht und dann irgendwie ein Bestsellerbuch schreiben. Genau, das ist es. Was völlig abstrus ist so, aber auf so eine Idee muss man dann erstmal kommen, sowas auch auszuprobieren, und es hat aber auch alles funktioniert. Man konnte den Meteor zum Beispiel am Ende einfach nur in so ein Space-Auto hinten in den Kofferraum einschließen und das Auto hochschicken. Man konnte aber auch die Meteor-Polizei rufen und die dann abholen lassen. Dann musste man aber irgendwie da, wo der Meteor ist, alles offen machen. Also es war wirklich, es gab mehrere Wege und es war toll. Also man konnte aber, es gab keinen Benzin für die Kettensäge. Ne? Das ist ja wirklich... Wir haben ja vorhin auch schon drüber gesprochen, dass Maniac Mansion im Prinzip ja so eine Parodie auf Horrorfilme gewesen ist. Und jeder gute Horrorfilm oder jeder gute Slasherfilm hat ja irgendwie eine Kettensäge oder was Vergleichbares. Und Maniac Mansion hat eine Kettensäge, aber kein Benzin. Ja? Also wirklich die letzte Kleinigkeit fehlt, um das vollständig zu machen. Auch so ein kleines Und es Detail. War auch so schön, man konnte direkt in der Küche es schon sehen. Es hing, die Kettensäge hing da, neben ganz vielen Messern. Das erste, was man blutig. Das war eigentlich das erste, wo man in den Raum geht und sagt, geil, die nehme ich mir, die Kettensäge. Und du trägst sie bis zum Ende mit dir rum. Und du kannst die halt nie benutzen. Das ist halt. Ja, wo findet man das Benzin? Damit haben wir natürlich eine wunderbare Überleitung zum nächsten Teil. Da haben wir gleich die wunderbare Überleitung zum nächsten Teil. Alle, die dann von Maniac Mansion angefixt haben, haben sich im nächsten Jahr natürlich sofort Zach McCracken and the Alien Mindbenders dann geholt. Finde ich fast noch besser als Maniac Mansion, muss ich sagen. Also ganz ehrlich, das war damals das Ding. Ich hatte Maniac Mansion bekommen von dem Kumpel. Bekommen, Anführungsstriche, die man jetzt nicht sehen kann. Aber Zach McCracken war das Spiel, was ich mir als erstes von meinem eigenen Geld gekauft habe. Was ich da bei Zach McCracken sehr enttäuschend fand, ist, dass am Ende keine Tentakel da waren. Du und deine Tentakel, also das ist ein Tentakelkomplex, glaube ich, oder? Ja, so ein bisschen. Achso, ja, ich hätte auch die Hose zumachen müssen, Entschuldigung. ja, schön war, dass man für sein Geld tatsächlich auch diese geile Zeitung bekommen hat. Damals war noch was drin in der Packung. Ich habe die Zeitung noch zu Hause. Ich habe leider die Packung nicht mehr. Ich habe gesucht, aber ich habe sie momentan nicht gefunden, sonst hätte ich sie mitgebracht. Die Zeitung war super, die war auch so wichtig. Mir ist es nie aufgefallen, wie wichtig die ist innerhalb des Spiels, weil ich hatte es mir eben damals gekauft, das Spiel, war auch schweineteuer. Ich glaube, verglichen mit anderen C64-Spielen hat es 70 Mark gekostet damals. Und wenn man mal dagegen rechnet, ich habe zu dem Zeitpunkt 2 Mark Taschengeld pro Woche bekommen. Also hat 264 Spiele gehabt. Ja. Das musst du ein bisschen erklären, das passt ja nicht. Ich hab noch gearbeitet. Im Kohlebergwerk, barfuß. 10 Kilometer durch den Schnee gegangen, hin und zurück jeden Tag. Ja, beat that, baby. Ja, kann ich nicht sagen. Natürlich damals zu der Zeit, wie wir es angesprochen haben, es gab ja natürlich kein Internet. Du warst auf, wenn jemand auch von deinen Kumpels das Spiel nicht gespielt hat, hast du auch keine Referenzen, wo du dir irgendwelche Tipps abholen kannst. Und ich habe Zach McCracken so ziemlich alles ausprobiert damals. Nur ich habe nie rausgefunden, wie man dieses beknackte Feuerzeug bekommt aus dem Flugzeug. Ja, so unter dem Kissen einfach. Unter dem Sitzkissen. Und weißt du auch, was du machen musst, damit du das Flugzeug, aus dem Flugzeug bekommst? Ja, du nimmst das Ei und wirfst es in die Mikrowelle und machst es. Also erstmal verstopfst du die Spülung, dass die Stewardess abgelenkt ist, dann Ei in die Mikrowelle, dann ist sie richtig abgelenkt, dann nimmst du alles und dann kommt auch dieses Flugzeug. Pause kommt nicht mehr, sondern du blendest direkt von einem Ort zum anderen. Genau. Ohne im Flugzeug zu sein. Zach McCracken, die Geschichte war dort, du warst ein Reporter. Hätte man vielleicht vorher sagen sollen. um das nochmal zu sagen, damit es überhaupt irgendeinen Sinn macht. Man ist ein Skandalreporter, so ein Klatschreporter. Genau, man ist ein Klatschreporter und schreibt die abstrusesten Geschichten für sein Klatschblatt. Und die aktuelle Geschichte ist, Aliens sind auf der Welt und wollen die Menschheit verdummen. Nur das Problem ist, die Geschichte stimmt diesmal ausgerechnet. Und diese Aliens befinden sich direkt unter der Wohnung von Zach und haben dort die Telefongesellschaft gekapert und verdummen die Menschheit, indem sie übers Telefon irgendwelche Anrufe loslassen. Was auch super ist, wenn man tatsächlich das dann rausgekriegt hat und sich überlegt, okay, ich mach's mal, geht ans Telefon, will nur so ein bisschen telefonieren, dann gehen einem die Verben aus der Scamba, fallen so langsam weg und man hat keine mehr. Genau. Man wurde quasi einfach dumm gemacht. Das war wirklich eine fantastische Idee. Einfach ich fühle mich irgendwie dümmer. Ich fühle mich irgendwie dümmer und du verlierst langsam deine Fähigkeiten, die kriegst du natürlich später wieder. Graduell wieder nach und nach, aber einfach so das zum ersten Mal zu sehen, das war so ein lustiger Gag einfach. Dass die da dementsprechend so damit gespielt haben. Und bei Zach hattest du eben dann quasi die Aufgabe, die Aliens von der Erde zu vertreiben. Du hattest einen merkwürdigen Alien-Traum zu Beginn, wo du eine mysteriöse Frau siehst und Artefakte und das Ankh und ein Alien, der mit dem Finger zeigt und eine riesige Nasenbrille mit Hut. Die tatsächlich Sinn macht, so frei nach den Marx Brothers, die natürlich ja damals keiner kannte. Nein! Wenn ich jetzt bedenke, ist ein Tentakel sogar irgendwo in Zach McCracken drin? Das ist ja niemals, ne? Never ever glauben. Nein. Ich will jetzt nur, dass du dich ein bisschen besser fühlst. Nein, ich hab recht. Sag es. Wo denn? Soll ich sagen? Das in dieser Zeit, bei dem Wissenschaftler irgendwo. Nein. Nein, vielleicht ist in auf dem Mars irgendwo in der Pyramide was reingeritzt. Okay, nee, aber es ist kein Tentakel da. Ja. Auf dem Poster, das auf dem hängt. Auf dem Poster im Pornshop. Ja, irgendwie. Ja, das ist ja der Gebrauchtladen sozusagen, ja, wo du die Items dort drauf... Deine Items eigentlich... Genau, und an der Seite vom Gebrauchtladen ist ein Manic Mansion Poster dann drauf. Ja, okay, ein Manic Mansion Poster, aber ja, kein... Ja, und da ist das Tentakel drauf. Ich glaube aber nicht, dass Eddie das gemeint hat. Aber gut, du hast recht. Ich war mir gar nicht sicher, was ich gemeint habe. Also ich wusste nur, dass ich bei Zack McCracken irgendein Tentakel gesehen habe. Ja gut, du hast schon recht. Aber bei Zack McCracken war das kleine Problem, bitte? Ja, du wolltest, ich wollte mich anmelden für danach. Ja, hast du schon mal deine Karte in den Hut geworfen. Das Problem bei Zack McCracken war verglichen mit Manic Mansion. Bei Manic Mansion hattest du diese Struktur mit den Leuten, die du herumwechseln kannst. Das haben sie natürlich bei Zack McCracken auch gemacht, nur die haben es ein bisschen offener gestaltet diesmal. Einfach die Geschichte mit dem Feuerzeug habe ich nie rausgefunden. Ist eigentlich was du direkt am Anfang machen kannst. Aber das Spiel sagt dir einfach nicht, dass du jetzt das unbedingt brauchst. Und du konntest trotzdem überall in der Welt herumfliegen. Du hattest deine Karte und hast dir immer Tickets gekauft. Das ist und überhaupt so ein Punkt, der bei Zack McCracken so geil war, finde ich. Es hat zumindest die Illusion gegeben, dass es eine riesengroße Welt ist. Mhm. Bei Maniac Mansion hat es ja alles in einem Haus abgespielt. Und bei Zack McCracken konntest du direkt am Anfang im Bus fahren zum Flughafen, hat es direkt vier verschiedene oder drei verschiedene Ziele. Und das war schon damals so, da hat es schon ein Stück weit überfordert gefühlt. Ja, genau, du warst wirklich, und du musstest auch ständig fliegen. Es war auch unglaublich, wenn du wirklich eine Kopie hattest davon, die kaum eine hatte damals, konntest du, die Sicherheitsabfrage war ja schwarz geschrieben auf kackbraunem Papier, so dass man es auch damals nicht kopieren konnte, weil Farbkopierer gab es in dem Sinn noch nicht, die waren teuer. Und das war, also es war sehr, man musste wirklich viel rumfliegen und es war der perfekte Kopierschutz, auch wenn es einen genervt hat, das immer eingeben zu müssen, aber es war eigentlich perfekt damals. Alle die Leute, die ich kenne, haben entweder eine Kopie gehabt und es nie gespielt. Richtig, weil ich kreativ die LucasArts Kopierschutz, wenn ich da an Maniac Mansion Drehtafeln denke. Die Piratennummer. Aber ganz kurz, eine Sache noch, Zack McCracken könnte ich echt die ganze Nacht reden, weil das ist nämlich eines meiner All-Time-Favorites. Nur da, genau. Nein, was toll war, ich weiß nicht, ob es einer von euch je gemacht hat, wenn man 3 oder 4 oder 5 Mal falsch diese Codes eingegeben hat beim Flughafen, dann landete man ich glaube in Zaire oder so, auf jeden Fall in einem dieser Länder, im Knast. Und dann hattest du lustigerweise den Polizisten, den du halt im Spiel dann auch getroffen hast, wie er irgendwie einen Monolog hält, wie schlimm das ist, Mensch, und du kopierst und da sitzen so viele Entwickler und arbeiten und was für ein Arsch du bist. Und das hat mich richtig getroffen, weil ich dachte, oh. Und es war auch vorbei, das Spiel dann quasi. Genau. Der hat ja ohne Ende geredet. Stand dann auch einfach im Knast, so die Musik lief und du konntest nichts mehr machen, er stand dann die ganze Zeit und hat dich halt ab und zu noch so ein bisschen beschimpft, so, ich bin echt enttäuscht von dir. Ja. Und so ging das dann minutenlang, sowas hast du ja heute gar nicht mehr. Fantastisch. Aber es ist wie so eine Protoversion von Mr. Rossetti, wer den kennt, von, Der Last Pepper, der kennt ihn nämlich von Animal Crossing. Ja. Animal Crossing, der quasi dazu da ist, damit bei dem Spiel, wenn du Reset drückst und dann deine Fortschritte, die dir vielleicht nicht gefallen, dann löscht. Der kommt dann aber und labert dich 5-6 Minuten zu, wie schlimm es ist, dass du Reset gemacht hast. Und damit er dich einfach davon abbringt. Und das hat mich irgendwie gerade momentan dran so erinnert, also lustig, ne? Aber irgendwann geht's dir dann so auf den Sack, dass du den einfach nur aus dem Fenster treten willst. Aber das und dementsprechend das nicht mehr machst. Ja, ne? Es funktioniert. Also mich hat das damals bewegt, in weniger Raub zu kopieren. Es war ja damals so eine Zeit, wo man das gemacht hat mit 12. Ja, du natürlich nicht. Eddie war auch schon immer reich. Genau, der hat damals nur Gemälde geklaut und verhökert. Hier, Nils, hast du Zack McCracken nicht gespielt, oder was? Ich habe ganz ehrlich, Zack McCracken ist das Spiel, was mir am wenigsten präsent ist, aber ich weiß ja, dass gleich Day of the Tentacle kommt. Oder fang ich diverse Monologe aus. Ich würde dich gerne mal sehen, wie du Zack McCracken durchspielst, weil das teilweise richtig, also sehr smart. Rätsel fand ich besser jetzt als bei Manic Mansion und Co. Ich fand die Rätsel super, die waren smart. Also aber gleichzeitig es gab auch bei Zack McCracken Passagen, die richtig nervig waren. Zum Beispiel diese Labyrinth-Dschungel- und Tempel-Passagen, wo man den richtigen Weg, wo man einfach nur eine Stunde lang geklickt hat und am Ende war man am richtigen Ort. Man weiß bis heute nicht, warum. Genau. Ich kann es dir erklären, aber es ist kein gutes Konzept gewesen. Du hast immer an den Türen gemerkt, wenn es weniger Türen waren im nächsten Raum als im Raum davor, dann wusstest du läufst richtig. Aber wenn es gleich viele, also es war konfus, wenn es gleich viele waren, warst du musste in eine andere Tür. Also es war quasi eine Methode, um, ja, heute würde man sagen, Spielzeit zu strecken. Es gab so 4-5 Labyrinthe einfach, die mit ewig gleich aussehenden Gängen, wo du eben irgendwie ein Ziel erreichen musstest. Eins, woran ich mich ganz gut erinnere, das hast du in Ägypten gehabt, wo du, wenn du in die falsche Tür dann reingegangen bist, wurdest du von offscreen von irgendeiner brutalen Sphinx irgendwie abgeschlachtet und das Spiel war vorbei. Also man starb auch ab und zu mal. Teilweise so, und es war so richtig nervig. Sorry, haben die nicht so abgeänderte Form von diesen Labyrinthen sogar noch bei Fate of Atlantis und auch in Monkey Island im Dschungel gehabt? Die kamen später, ja. Die waren nicht ganz so schlimm, aber so vom Prinzip her, diese Nervpassagen haben sie teilweise noch weiter benutzt. Da werden wir drauf zu sprechen kommen, wenn wir bei den Titeln dann angelangt sind. Zwei Sachen, warum. Also, drei Sachen warum. Ja, es war wirklich toll. Also man, geil ist, jeder sollte das Spiel sich mal holen und ins Bermuda-Dreieck fliegen mit so einem alten Doppeldecker. Und das ist geil, weil da trifft man dann auf die Aliens, die in so einem unsichtbaren Raumschiff sind. Da ist dann der Chef der Aliens, der aussieht wie Elvis oder Elvis-Fan ist, gleichzeitig ein bisschen Gitarre spielt. Und da war dann der Lottozahlenautomat, der immer die Lottozahlen vorausgesagt hat, womit du dann halt den Lotto-Jackpot knacken konntest. Und dann konntest du dir alles kaufen im Pfandladen. Ach, war das herrlich. Dann konntest du mit Tieren in die Form von Tieren schlüpfen, also bist ins Wasser gefallen, dann war dann Delfin, dann hast du irgendwie den Kristallani benutzt und dann wussten aber die Aliens, dass du ihn benutzt hast und kamen hinter dir her und du bist als Delfin rumgeschwommen. Hammer, wirklich selten Spiel gesehen, was so viele Ideen zusammengepackt hat. Okay, das war es jetzt auch. Ich bin eines meiner Lieblingsspiele. Demnächst den Podcast mit Schachuhren machen. Jeder hat nur eine Stunde. Jeder hat eine Stunde und der Simon, wenn die Stunde voll ist, dann darf er einfach nichts mehr sagen. Ja, aber ich habe schon vorher erwartet, dass es bei Zach McCracken wahrscheinlich noch ein bisschen länger werden wird. Ich bin ja jetzt ruhig, ich weiß. Aber die Leute, die das gespielt haben, werden es nachvollziehen können. Wir lieben das Ding alle. Ich würde sagen, wir machen jetzt eine kleine Pause und kommen gleich wieder zurück. So, wir machen jetzt weiter mit dem nächsten Spiel. Das kam 1989 raus und war Indiana Jones and the Last Crusade. Wer von euch hat's gespielt? Ja, Hand hoch, alle. Ich hab tatsächlich, glaube ich, jedes Adventure gespielt. Das Problem ist, dass mein Gedächtnis ist einfach so schlecht, dass für mich, ich könnte es jetzt spielen und würde kein einziges Rätsel mehr kennen. Ich habe immer nur so Fragmente, die noch im Kopf sind, zum Beispiel den Boxkampf. Wo ich immer verloren habe. In Zeppelin. Es gab ja viele. Ich würde gerne mal so einen Zusammenschnitt haben von dir, wie du so angefangen, als du 8 Jahre alt warst, immer dasselbe Rätsel. Und im Abstand von so 2 Jahren, wie du immer vom selben Rätsel verzweifelst. Das ist gut möglich. Ich habe auch so eine Aufmerksamkeitsspanne gehabt, so wenn ich da nicht innerhalb 5 Minuten draufkomme, wo du halt C64 200 Spiele, hast halt ein anderes gezockt. So, ich habe teilweise deshalb habe ich auch Maniac Mansion erst so spät gespielt. Ich hatte es von Anfang an, aber irgendwie die Motivation ist dann, sich dem wirklich zu widmen. Es waren schon Spiele, wo man auch Zeit mitbringen musste und die Liebe zu dem Spiel musste man sich erkämpfen. Es ist ja auch immer so das erste Bild war jetzt nicht so packend. Es ist ja auch die Ehrenfrage, benutzt man Komplettlösung oder nicht? Es gab ja die eine Fraktion, die gesagt hat, ich benutze sie, wenn ich nicht weiterkomme, und dann gab es so die Diehard-Fraktion, die gesagt haben, wenn ich nicht selber drauf komme, dann hänge ich halt. Es ist immer so ein Dilemma, auch heute noch, wenn ich dann Adventure spiele, so wenn du eine Komplettlösung benutzen musst, ist es so quasi, du gestehst dir die Niederlage ein, das Spiel hat mich gebrochen. Ja, und man, sobald man es einmal probiert hat, ist man immer versucht, es nochmal zu machen und nochmal und nochmal. Das ist das, wenn einmal der Bann gebrochen ist, dann ist es vorbei. Aber man muss wirklich sagen, das habe ich vorhin schon mal gesagt, aber es gab wirklich auch Rätsel, die waren so unfair. Also die waren wirklich auch nicht irgendwie mit Logik zu erklären, sondern die waren wirklich einfach willkürlich Kombination aus irgendeinem Kram. Und dann ist es nur noch Trial and Error, also einfach ausprobieren, alles miteinander kombinieren, dann ist es wirklich Arbeit. Weil du kannst hinterher, ist es ja auch keine Belohnung für deinen Intellekt oder deine Fantasie, wenn du einfach mechanisch alles miteinander kombinierst, weil du einfach nicht drauf kommen kannst. Aber da gab es einiges. Den Vorteil, den Indiana Jones 3 in dem Fall gehabt hat, ist, wenn man sich den Film angeguckt hat, konnte man sich die Komplettlösung zum Teil sparen. Es hat sich wahnsinnig am Film orientiert, was für damals echt schon gut war, weil damals gab es ja wirklich so Spiele, die hatten den Titel von irgendwas und dann war das irgendwie, weißt du, was völlig anderes, was gar nichts mit dem Spiel zu tun hat, aber selten hat sich was so genau an den Film gehalten. Ja, und es war auch in der Form quasi die perfekte Symbiose zwischen Filmlizenz und Filmentwickler, der LucasArts beide Sachen im gleichen Haus hat und dazu zusätzlich eben die Adventures etabliert hat und jetzt nicht unbedingt der Action-Macher geworden ist, hat sich quasi auch angeboten, einen Film nochmal in Adventure-Form nachzuerzählen. Das hat gut funktioniert bei Lucas, Indiana Jones 3. Indiana Jones bietet sich aber auch überraschenderweise gut an. Also obwohl, also für ein Adventure auch, obwohl es natürlich nicht so viel Action jetzt eigentlich hat wie der Film natürlich, dieses Rätselhafte und dieses Nachforschen und dieses, man ist irgendwo und muss irgendwelche Angstsymbole drücken in der richtigen Reihenfolge oder so. Das passt schon, die Kulissen, exakt, das passt schon sehr gut. Dieses Museum, ist das Venedig, glaube ich, ne? Diese Steinplatte. Venedig. Runter mit den ganzen Totenköpfen und den Ratten und was. Das X markiert den Punkt. Genau, und wer damals das Ding gekauft hat, hat auch noch... Never magst es. wer damals das Ding gekauft hat, hat auch eines der besten Goodies, meiner Meinung nach, bekommen, die mit hier bei Spielen dazugepackt wurden. Das Handbuch von Indy Jones Senior. Im Film war es ja quasi so, da hat Indiana Jones das Handbuch seines Vaters gefunden. Das war dabei, oder? Und du konntest so richtig ein richtig dickes, 100-seitiges Handbuch mit Aufzeichnungen und Details und so weiter, die du natürlich dann auch für Rätsel benutzt hast. Ich meine, natürlich. Ja, natürlich, du hast ja auch die Originalversion gespielt. Natürlich. Also, das war drin im fotokopierten Heft, an dem mir mein Kumpel da mitgegeben hat. Ey, ich muss sagen, sowas gibt's heute nicht mehr. Schade. Also damals hat man wirklich noch was für sein Geld gekriegt. Ob man das jetzt anders sieht, ja, keine Ahnung. Aber heutzutage ist einfach, du kaufst heute eine Special Edition mit einer beschissenen Figur. Das ist eklig, die stecken heute das ganze Geld in die Spiele. Das fuckt mich tierisch ab. Ja, ist so unglaublich. Also ich habe gerne was mit meinem Spiel dazu. Also ich hasse es nur, noch nicht mal eine Anleitung manchmal dabei oder so. Oder besser noch nur ein Code zum Downloaden von irgendwas oder so. Das gibt's ja alles. Das ist eben, die LucasArts-Dinger haben immer sehr gut in den Sammlertrieb was dazugegeben, einfach weil die so gute Sachen mit dabei hatten. Die LucasArts-Spiele sind auch die einzigen, die ich noch in den großen Verpackungen als alte PC-Sachen zu Hause habe, weil die einfach so gut sind. Aber das Gral-Tagebuch war doch auch gleichzeitig der Kopierschutz, wenn ich mich nicht irre. Es war auch gleich mit der Kopierschutz sozusagen, wenn er sagte, zitiere was aus der Zeile dort und so. Und es war ein coolerer Kopierschutz als jetzt alles auf braunem Kackpapier gedruckt und dann musstest du sagen, okay, da ist ein halbes Viereck oben links genau, und da unten rechts. Nur, dadurch, dass man gezwungen war, als Raubkopierer, habe ich gehört, dass man sich komplett die Anleitung kopieren musste, um dann den Kopierschutz überhaupt durchdringen zu können. Weil eine Kopie 10 Pfennig gekostet hat, war man dann immer noch bei 20 Mark. War schon teuer dann. Ja. Für Hauptsache gespart. Kopieren will gelernt sein. Ja. Eine Sache, die bei Indiana Jones dann neu gemacht wurde, war natürlich, Indiana Jones ist natürlich im Grunde ein Actionfilm. Und die wollten diese Action-Komponente auch aufs Spiel umsetzen und haben was Neues da gemacht gegenüber Zack McCracken und Maniac Mansion. Das Boxen, das Eddie nie hingekriegt hat. Genau, das ist sozusagen Faustkämpfe gemacht, das mit den F-Tasten oder mit dem Nummernblock konntest du dann hoch, tief, niedrig schlagen und so weiter und so fort. Und er hatte so eine Action-Komponente, die ein bisschen merkwürdig gewirkt hat auf mich damals. Ja, es war okay, aber man hat es ja gleich am Anfang beigebracht bekommen, beim Training, direkt im Intro dann, im Boxring und so. Und irgendwie fand ich das schon nett. Ich persönlich habe das fast nie benutzt. Nur bei den, also man, es gab ja irgendwie, wo man im Schloss ist, weil man seinen Vater retten muss und dann trifft man immer auf Wachen, dann kann man mit denen reden oder man kann boxen. Und das war dann immer so, da habe ich dann mal geboxt. Aber meistens konnte man ja auch durch Logik und smarte Gespräche drumherum kommen, um die Action. Aber das ist zum Beispiel so ein Element, wofür sich heute Spiele feiern lassen, dass sie eben nicht nur auf Gewalt setzen, sondern es gibt alternative Lösungsmöglichkeiten, völlige Gewaltfreiheit. Und das hat Indiana Jones damals schon gehabt. Ich fand das gut, mich hat das überhaupt nicht gestört. Weil ich war auch nicht so, dass man sagt, ey, das ist jetzt ein Point-and-Click-Adventure und es muss unbedingt an seinen Elementen festhalten. Sondern ich finde es immer gut, wenn die Genres sich so ein bisschen vermixen. Das hat mich gar nicht gestört. Das wurde nachher ja nochmal beim nächsten Indie, auf das wir später zu sprechen kommen, nochmal auf die Höhe getrieben, wo du wirklich alternativ Rätsel und Kampf und sonst was Wege einschlagen konntest für die Leute, die nicht so gut denken konnten, konnten mit den Fäusten sprechen. Die Leute, die lieber Eddie, Rätsel machen wollen, brauchten nicht zu kämpfen. Alternativ ist ein gutes Stichwort, weil der dritte Teil, also im Grunde das erste Indiana Jones Adventure dann, also der zum dritten Film, hatte ja alternativ Enden, die der Film dann natürlich nicht bieten konnte. Was ich auch nett fand, weil man eben sich im Film auch denkt, nein, gib den jetzt nicht zurück, nimm den einfach mit, den Gral. Und man konnte diese Möglichkeiten ausprobieren, hat dann auch gemerkt, warum es im Film keiner gemacht hat. Der Becher eines Zimmermanns. So viel als Tipp, es geht nicht. Man kann den Gral nicht über das Siegel, man wird einfach sofort verschluckt. Das habe ich mich übrigens immer gefragt. Sean Connery, der hat ja den... das Gral Wasser quasi in seine Wunde gekriegt. Lächerlich, ja? Eigentlich. Und im vierten Teil ist er nicht, ja, ist er nicht tot im vierten Teil? Ja. Oder ist er nur irgendwie studieren? Also im Spiel jetzt nicht, aber im Film natürlich schon. Ja, im Film ist er tot. Ja, aber das ist ja Quatsch. Weil natürlich ist Quatsch. Vielleicht aber ist Quatsch ist auch, dass Indiana Jones altert. Ja, eben. Ja, Moment. Also man kann ja nur nicht eines natürlichen Todes sterben. Wenn einer den Kopf abhackt von Sean Connery, dann wächst er ja nicht nach. Nur weil ja, aber das ist ihm ja sicher nicht passiert. Ey, meine oh, weißt du, das Bild, wo er in Teil 4, wo er seinen Vater anguckt. Och, ja. Du musstest viel zu früh geköpft werden. Ja. Von einem Nashorn. Ja. Warum das, wolltest du auch in den Expedition? Vor allem das einzige Bild, was er hat, sieht dann genau aus wie ein Film-Screenshot aus dem alten Film. Ja. Ach, damals, das ist so, schön. Meine Theorie natürlich, was da mit dem alten Sean Connery passiert ist, ist, dass er natürlich zu einem Untoten geworden ist, dadurch, dass er nicht sterben kann, aber weiter verfällt und dann in einer postapokalyptischen Zukunft in 4000 Jahren als LeChuck über die Weltmeere segelt. Ja, ich glaube, das ist ziemlich wahrscheinlich. Aber bevor wir zu LeChuck kommen, es gab nach Indiana Jones and the Last Crusade ein weiteres Adventures, was jetzt nicht zu den größten LucasArts-Spielen zählt, aber dennoch in die Reihe mit dazugehört. Das war Loom auf dem PC. War das nicht ein Ego-Shooter? Nein, das war Gloom auf dem Amiga. Ja. Ne, zum Beispiel. Loom auf dem PC damals rausgekommen, war auch ein Spiel, was es damals auch nicht mehr auf dem C64er einfach gab, sondern da musstest du schon eben was Kräftigeres haben, weil das war so, dass der Grafikblender sozusagen damals unter den Spielen, die maximal 16 Farben haben. Grafik- und Musikblender. Ich glaube, es ist das einzige Musikblender-Spiel, was es gibt, oder? Das was kann, wirklich mit durch die Musik so ein bisschen geblendet hat, dass es eigentlich gar nicht so toll ist. Genau, meiner Ansicht nach. Musste man da nicht sogar die Rätsel lösen anhand von Musik? Genau, wer von euch hat Loom mal so richtig gespielt? Nö. Ja, auch nicht. Keine Ahnung. Ja, dann. Ja, übergeben wir jetzt die nächsten 15 Minuten an dann, Gregor. Moment, digital Fingerknacken einfügen. So. Also, Loom, da hat man einen jungen Webersmann gespielt. Langweilig. Was könnte wohl, Video zusammensetzen, was könnte der langweiligste Beruf sein, den wir? Hat einer eine Idee? Also du hattest einen Webersmann und der hatte einen Stock, der Musik machen konnte. Und der Unterschied zu den anderen Spielen war dort, dass sie erstmals, nachdem sie ihr Scum-System auf diese Verben aufgebaut hatten, das gab es nicht mehr in dem Spiel. Anstatt, dass du dort Verben zusammengeklickt hast, hattest du einfach eine Tonleiter. Hat sich ja durchgesetzt. Hat sich sehr gut durchgesetzt. Innerhalb des Spieles, es war eine Fantasy-Story, die dort erzählt wurde, also als dieser Webersmann kam dann irgendwie ein böser Kerl und hat alle deine Familie in Enten verwandelt, die dann weggeflogen sind. Und du musstest dann mit deinem Musikstock hinterher und die Welt retten und so weiter. Anstatt ihn mit dem Stock ordentlich zu verprügeln. Später wurde Harry Potter draus. Ja, du hast einfach keine Zuschauer, die dir irgendwie Credits geben dafür, dass du das gespielt hast. Wir können es aber auch relativ kurz anfangen. Das Spiel an sich ist ganz nett. Es ist relativ kurz. Die Rätsel sind nicht allzu aufwendig. Es ist eine nette Idee, das mit Musik zu machen, weil der konnte dort dementsprechend, um Sachen auszuführen, konnte zaubern. Und diese Zauber waren alle mit so kleinen Musikstücken gemacht. Es gab einen Zauber, womit du Sachen umfärben konntest. Es gab einen Zauber, womit du dann irgendwie den hätte Eddie gern mal. Irgendwie mehr teilen kannst, dass du durchlaufen kannst. Und es war quasi ein Vorreiter zu der Geschichte, was nachher bei Zelda Ocarina of Time war, wo du mit Musikstücken Sachen gemacht hast, die dich im Spiel weitergebracht haben. Also du hast quasi deine Rätsel über Musik gelöst. Und das war eigentlich eine ganz coole Sache. Die hat dir im Endeffekt in Loom nicht so viel weitergeholfen, weil die Rätsel waren nicht allzu aufwendig. Das Spiel war relativ kurz und es war schon sehr schmalzig von dem Ablauf dort her. Und es dementsprechend dadurch, dass es nicht wirklich so in dem Stil war wie die anderen Spiele. Es hat eben weniger Gags gehabt, dafür mehr Stimmung, Atmosphäre und so weiter und es hat nicht so richtig gegriffen wie der Rest. Ja, es gilt, soweit ich das immer höre, gilt es ja für viele schon so als All-Time-Favorite und Klassiker. Ja, aber nur weil es von LucasArts ist, finde ich nicht, hat es nicht automatisch, gehört also, nicht in die Reihe wie die anderen Spiele. Also wenn jemand das als Komplettist unbedingt dann mal spielen will, der kann es gerne machen. Ne, das ist ein kleines Stück eben Spielegeschichte, aber ist jetzt nichts, wo jetzt jeder loslaufen müsste und aber 1000 Euro auf eBay dafür anders ausgeht. Anders als bei Zack McCracken oder Maniac Mansion anders oder als bei Indiana und, Jones oder genau. Und anders als bei dem Titel, der direkt dann nach Loom rausgekommen ist. Das war nämlich ein kleines Spiel, das wird vielleicht manche kennen. Das hieß The Secret of Monkey Island. The Secret, also das Sekret, das ist so Körperausdünstung. Von Affen. Von der Affeninsel. Das bedeutet also, das ist ein naturwissenschaftlicher Film um Affen, die in einer Herde durch den Nebel ziehen und von Sigourney Weaver dort unterrichtet werden. Können wir rausschneiden, Pepper, oder? Mir doch egal. Okay, The Secret of Monkey Island, Nils. Großartig. Das finde ich gut, dass du jetzt die Leute, die nie was sagen, einfach aufrufst. Das ist Vorland. Nee, Monkey Island. Ja. Großartiges Spiel, angefangen mit dem Namen Guybrush Threepwood. Das hat so Spuren hinterlassen, dass mein ehemaliger Kollege Dennis Richtarski immer in Redaktionsräumen Pizza bestellt hat auf den Namen Guybrush Threepwood. Und der Pizzamann lief immer völlig verwirrt durch die Räumlichkeiten, hat ein Guybrush Threepwood gesucht. Fantastisch. Piratenkämpfe, rhetorische Schlachten, lustige Stories, coole Bösewichte, LeChuck. Großartiges Adventure. Großartiges Simon, kurz. Ja, ich glaube auch, mir fallen jetzt am meisten auch die Beleidigungskämpfe ein. Die waren einfach super. Man kämpfte und lernte währenddessen die perfekte Beleidigung für die eine Beleidigung, die Gegenbeleidigung sozusagen. Und hat sich dann so langsam den Ruf eines wahnsinnigen Fechtmeisters erkämpft. Ich weiß nicht, bei Monkey Island gibt es so viele Locations, dass ich echt... fällt mir schwer, mich an Sachen zu erinnern. Ich erinnere mich an einen riesen Affenkopf und einen riesen Q-Tip. Aber ansonsten weiß ich nur, ich weiß noch der eine hier, wie heißt er? Ich habe vergessen, wie heißt der alte Sack, der auf der Monkey Island gestrandet ist. Der mit dem Bart und so. Der Herman the Hermit. Der hat ja sogar Herman sein eigenes Minigame oder so bekommen später und so. Also den fand ich auch immer super. Ja. Und natürlich die Affen und eigentlich war alles super. LeChuck, aber alles super. Der Soundtrack auch. Ja, der Soundtrack. Den würde man heute so richtig geil orchestral machen. So, ich bin gespannt auf die neuen. Und nicht vergessen Stan, den. Ja. Was ich dich nochmal fragen wollte, das hast du im E3-Podcast nochmal kurz abgehandelt, aber wofür steht eigentlich, oder wie kamen die auf den Namen? Cursor Utility. Nein. Nein, aber wie kamen die denn auf den klassischen Piratennamen Guybrush? Ich habe es mal gesagt, ich habe es auch nur gelesen, aber es klingt auch sinnvoll. Die hatten. Ich weiß nicht, ob das der Sprite war von Guybrush Threepwood, also das Bild von ihm, aber die Datei hieß guy.brush. Also Brush ist die Endung und Guy war halt, weil ja irgendein Typ halt. Typ. Da hatten sie noch keinen Namen und irgendwie fanden sie das dann saulustig, so wie damals viele von den Sachen entstanden sind, wo man sich heute fragt, warum? Also weil Guybrush ist ja nicht mal normaler Name. Also den gibt's nicht, oder? Ja, den Namen. Aber mittlerweile schon wahrscheinlich. Ich möchte mein Kind Guybrush nennen. Ja, Guybrush Threepwood. Und ich möchte ein Pirat werden. Eddie? Aber interessant. Deine Gedanken Eddie zu... Eddie möchte kein Pirat werden, nein. Ja, ich fand, also was mir Nils gerade gesagt hat, der Soundtrack ist so das mit eines der Erfolgsgeheimnisse, glaube ich, der gesamten Monkey Island Reihe. Es war so das auch das erste LucasArts Adventure, wo man mit der Musik auch schon was verbunden hat. Also ich erinnere mich nicht mehr an die Musik von Day of Tentacle oder an Maniac Mansion, aber an Monkey Island kann ich mich super an die Soundtrack erinnern. Und es war auch meiner Meinung nach so noch die konsequente Fortsetzung von Maniac Mansion in Sachen auch Humor. Also es war das erste Spiel, das so hätte auch ein Film werden können. Also man hätte fast schon das Gefühl gehabt, bei Indiana Jones haben sie quasi einen Film umgesetzt. Bei Maniac Mansion haben sie noch so experimentiert, aber Monkey Island hatte das Zeug von Story, von Charakteren, von Locations und so weiter. Das war fast schon ein Stück weit ein interaktiver Film, den es nie gab, den man gespielt hat. Und ist für mich heute auch nach wie vor die beste, also Day of Tentacle gehört auch ganz mit oben hin, aber Monkey Island ist einfach für mich auch so das beste Adventure, was es gibt. Es ist auch wirklich schwer, beide zu vergleichen. Es ist wirklich so, ja. Das eine ist so surreal und chaotisch und das andere ist ja schon fast realistisch und lustig dabei. Ich mag halt den Humor von Monkey Island, glaube ich, noch ein bisschen mehr als den von Day of the Tentacle. Also was toll war an Monkey Island eben zu dem Zeitpunkt, wo es damals rausgekommen ist, dass du eigentlich als Adventure-Fan damals gedacht hast, wie können sich LucasArts nochmal toppen? Wie können sie nochmal was rausbringen, was noch besser ist als die Sachen, die sie gemacht haben? Und Monkey Island zu dem Zeitpunkt hatte mitunter den besten Humor, den du in einem Spiel gesehen hast. Du hattest die besten Charaktere, wie ich Herman Toothrot und Stan, den Schiffsverkäufer und LeChuck und Guybrush und den dreiköpfigen Affen und die Voodoo-Tussi und die Kannibalen und die Gouverneurin Marley. Ja, ja, ja. Oder auch erinnert sich noch einer irgendwie an diesen Papagei, ja, der irgendwie hinter 2000 Türen war, ja, weil der so unglaublich gefährlich ist. Ja. Und dann, also so Geschichten. Und dann die Verben streichel, tätschel, berühren. Ja. Ja, es sind auch das Tolle bei Monkey Island, es gibt so viel, Verzeihung, so viel zu entdecken, weil so viele kleine Anspielungen, Insider-Gags, die sich einfach nur zum Beispiel in den Dialogen, da gab es ja auch diese Multiple-Choice-Dialoge, mhm, die du, wo du wirklich Lust hattest, jede einzelne Antwort mal zu geben und auszuprobieren, wohin sie führt, was für Dialoge sich ergeben. Es gab so viele Sachen, die im Hintergrund sich abgespielt haben, so kleine Details. Ich wette, es gibt heute noch Sachen, die man nicht kennt in Monkey Island, wenn man irgendwas anguckt oder so, wo man noch Sachen entdeckt, die man, von denen man nicht wusste. Das kann sehr gut sein. Was eben mir aufgefallen ist, als Pirates of the Caribbean angefangen hat, der ganze Hype drum und der erste Film und so. Und achte mal drauf, ich meine, ihr werdet es wahrscheinlich auch gedacht haben, aber mir ist das echt krass aufgefallen. Der Film basiert ja auf dem Ride von Disney und so und man kennt das, mhm, ja alles schon. Aber die Typen, die das gemacht haben, sind Monkey Island Fans. Extreme Monkey Island Fans. Man erkennt ständig Sachen. Ja, die Voodoo, die Fahrt schon zur Voodoo-Prinzessin oder wie man sowas nennt, Voodoo-Priesterin, sieht das alles genauso aus wie in Monkey Island. Kann natürlich auch sein, dass es sich auf dasselbe Original bezieht. Nee, das Lustige ist ja, es ist ja eigentlich andersrum, ne? Also der, du meinst, Monkey Island basiert auf Pirates of the Caribbean. Ja, da natürlich, aber Monkey Island ist ja schon sehr groß und da gibt's halt viele Sachen, die du wiederum, ich komme gleich zu einer, die du wiedererkennst, die gar nicht aus dem Ride stammen. Zum Beispiel direkt im Film am Anfang kapert ja irgendwie Jack Sparrow dann dieses Riesenschiff, indem er, mhm, einfach nur die beiden Wachen in Gespräche verwickelt, mhm, und die dann streiten und er kann währenddessen das Ding klauen. Das ist 1:1 genau die Szene gibt es auch in Monkey Island, wo du zwei Wachen miteinander beschäftigen musst, um dann weiterzukommen und dahinter ein Schiff irgendwie. Du kaperst das, glaube ich, nicht, aber es gibt eine ähnliche Szene und das passt auch exakt wie in Monkey Island. Du siehst die Szene und sie würde genauso im Spiel passen. Also du redest mit denen, ja, wie Black Pearl und so und dann das, du glaubst an ein Piratenschiff, das schwarze Segel und schon reden die miteinander und du kannst vorbei. Es ist eben sowas wie ein gegenseitiges Befruchten einfach. Monkey Island hat eben angefangen, als sich die Leute den Pirates of the Caribbean Ride, der eben schon seit sehr vielen Jahren existiert, angeguckt haben und das eben als Inspiration für ein Videospiel genommen haben. Und rückwärts natürlich, was für Inspirationen holst du dir denn nur aus einem Karussell auf einem Jahrmarkt, wenn du das Spiel schon seit 10, 15 Jahren hast, bevor dir dann eben die Kinofilme gemacht haben. Man kann schon sagen, dass Pirates of the Caribbean sich die Interpretation von Monkey Island, von dem gleichen Stoff, schon als Grundlage genommen hat. Ja, Monkey Island, für mich hat das auch was Besonderes, weil für mich war es das erste Adventure, was ich in der nach C64-Ära gespielt habe, weil alles nach Zack McCracken kam auf dem C64 nicht raus. Und ich habe mir extra für das Ding von dem Schulkollegen damals den Amiga abgekauft, inklusive Spielen, allen drum und dran. Und da war Monkey Island auch mit dabei. Und ich kann mich genau erinnern, das ist für mich so eines der besten Spielewochenenden gewesen, die ich dann je gehabt habe. Ich habe das Freitagnachmittag angefangen und ich habe wirklich bis Sonntagabend gespielt, bis ich es dann durch hatte. Na, und das Gute bei Monkey Island war eben, es hatte die perfekte Länge, du hattest Rätsel, die eigentlich immer durchweg logisch waren und du hattest eben diesen coolen Appeal einfach, dass du alles von Story, Charakteren und Rätseln alles zusammengepasst hat. Und was man auch erwähnen muss, ist die hervorragende deutsche Lokalisierung und die Synchronisation, gab ja keine Sprachausgabe, die Übersetzung einfach war sehr gut und war ja auch von, glaube ich, wer war es? Boris Schneider. Ja, genau. Ja, ne, der hat Monkey Island 2 übersetzt. Nee, der hat schon alles seit Manic Mansion übersetzt damals. Und da hat man halt gemerkt, da sitzt jemand dran, der den englischen Humor greifen kann, der den versteht und den ins Deutsche übersetzt kann. Der nicht einfach irgendwie wortwörtlich übersetzt hat bestimmte Sachen, sondern, wobei es gibt auch... Er hat den Witz transportiert. Er hat den Witz transportiert. Es gibt auch zum Beispiel Schwierigkeiten, ihr erinnert euch bestimmt alle an das Rätsel Benutze Affe mit... Ohrstäbchen. Nee, du musstest mit ihm irgendwas aufdrehen, Ventil. Vielleicht war es auch in Monkey Island 2, benutze Affe mit Ventil oder so. Der Pepper kennt das Rätsel. Ja, und da sind halt viele Leute dran gescheitert, weil alle sagen, ich wäre nie drauf gekommen, den Affen damit zu benutzen. Im Englischen macht es aber Sinn, weil Monkey Wrench heißt einfach Schraubschlüssel auf Englisch und für die Engländer war es nicht halb so schwer, darauf zu kommen, für die Deutschen für die einen Worte. Gab es keinen Hinweis. Sowas ist natürlich schwer dann zu machen. Ja, Das kann man nicht übersetzen. Es gibt auch immer Sachen, die man nicht übersetzen kann, klar. Ja, es hängt eben wirklich immer davon ab, wie man was draus macht oder ob man es in Kauf nimmt. Monkey Island 1 ist so extrem eingeschlagen bei den Verkäufen und bei den Leuten, dass die LucasArts-Leute anstatt ein anderes Spiel jetzt wieder zu machen, sich direkt eine Fortsetzung erstmal dran gesetzt haben von dem Adventure, den sie hatten. Und im Jahr darauf, 1991, kam Monkey Island 2 LeChuck's Revenge dann heraus. Damals für Amiga und PC. Und das war der Zeitpunkt, wo LucasArts wirklich bewiesen hat, dass sie die Kings sind, weil sie es geschafft haben, ein, was man bis dahin gedacht hat, bestes Spiel überhaupt zu schaffen, noch getoppt haben in allen Aspekten meiner Meinung nach. Mit einem Nachfolger vor allem. Das, ja. Das muss man sich heute mal vorstellen. Dass der Nachfolger besser ist, oh, richtig besser ist als der erste Teil. Genau, dass er darauf aufbaut, was den ersten Teil so besonders gemacht hat, aber trotzdem noch alles erweitert hat, was die Rätsel anging, was den Umfang anging, was die Grafik anging. Wenn ich jetzt dran zurückdenke, dieses, der Fiebertraum von Guybrush, wo er seine tanzenden Eltern als Skelette sieht, ja. Wo einfach mal mittendrin so ein kleines Skelett-Musical-Nummer war, die du nicht erwartet hast. Ganz am Anfang, fängt ja schon so geil an, das Spiel. Er hängt ja irgendwie, oder fängt das nicht so an? Er hängt mit doch an diesem Ast mit der Truhe. Ah, genau, genau. Und genau. Eigentlich ist so ein typischer Guybrush-Streetboot-Situation. Und dann hat er noch irgendwie, kommen noch die Eltern als Gerippe und tanzen ihm einen vor, es macht so gar keinen Sinn, aber später dann doch. Das ist ja das Tolle, du kommst ja auch dann an die Stelle, mit der das Spiel ja, anfing. Es sind so, da merkt man, dass bei den LucasArts-Leuten eben auch Filmleute hinten mit dran sind. Die haben strukturell strukturell das wie einen coolen Kinofilm aufgebaut mit Flashbacks und irgendwelchen Fieberträumen und Vorschauen und so weiter und so fort. Und das hat eben gut gegriffen bei Monkey Island 2. Ich persönlich, dadurch, dass ich es ein bisschen später gespielt habe als Monkey Island 1, weil den Amiga hatte ich, aber bis ich ein Exemplar von Monkey Island 2 für den Amiga gefunden habe, hat es glaube ich 4 Jahre gedauert, habe ich halb Hamburg totgesucht, bis ich es dann gehabt habe. Und der Funke ist nicht so ganz übergesprungen beim zweiten Teil, das ist aber dann glaube ich auch ein bisschen was Persönliches bei mir, weil den ersten Teil fand ich so gut und der zweite konnte da nicht so ganz rankommen, leider, für mich persönlich. War bei mir genau andersrum. Vielleicht hätte eine Flöte zum Musikmachen geholfen. Ja, das wäre nicht schlecht gewesen. Ich muss dazu sagen, ein Weversmann hat gefehlt. Unglaublich. Im Spiel, ja. Ich habe auch eine ganz komische Erfahrung mit Monkey Island 2. Ich habe eine Zeit lang mit diesen ganzen Jungs ja auch schon woanders gearbeitet und da war auch Felix Rieck dabei und der ist halt der größte Monkey Island Fan, den man sich vorstellen kann und der hat mir wirklich jahrelang in den Ohren gelegen, weil ich es nicht gespielt hatte, weil ich zu der Zeit einfach nicht das System hatte, um Monkey Island 2 spielen zu können. Ey, du musst den spielen, der lohnt sich heute noch, der ist super, der ist fantastisch. Dann hatte ich durch Zufall ein GP32, das ist so ein kleiner Handheld, auf dem man tatsächlich Scum installieren konnte und da konnte ich dann Monkey Island 2 spielen. Also es war dann so, ja, probiere ich mal für zwischendurch, warum nicht, soll ja ein geiles Spiel sein. Und ich hätte nie gedacht, dass ich 10 Jahre später auf einem winzigen Screen Monkey Island 2 durchspielen werde. Aber es hat so viel Spaß gemacht, das war Wahnsinn. Ich habe wirklich nicht gedacht, dass ich... Mich habe mich richtig geärgert, dass ich das Spiel damals verpasst habe, im Sinne von, ach komm, ich habe den ersten gespielt, ich habe jetzt gerade hier PC und so, ich spiele was anderes. Ist einfach ein super Spiel, kann man echt heute noch spielen. Ich warte darauf, dass da mal eine Talkie-Version kommt mit guten Stimmen und dann kann man das auch heute wieder über Xbox Live und so andrehen. Also ja, dann wird das die Leute auch spielen. Kommt das, ja jetzt. Das ist das Gute eben an den LucasArts Adventures, dass sie so gut, also viel mehr als andere Spiele einfach zeitlos sind. Natürlich die Grafik altert im gewissen Maße, aber du kannst heutzutage in Monkey Island 2 eben immer noch eigentlich genauso gut spielen, ohne dass dir die Augen abfallen, weil die Grafik so scheiße ist. Einfach, weil es ein cooles Spiel ist. Also es hat eher Charme auch, als dass es hässlich aussieht. Also so, Monkey Island 2 sieht ja nicht hässlich aus. Es hat nur weniger Pixel als andere, schönere Spiele. Das ist alles. So wie der Nils. Viel weniger als alles andere. Ich habe gedacht, du sagst dir vielleicht auch mal was, aber... Dazu fällt mir gar nichts ein. Das war einfach so ein brillanter Diss. Ja, Wahnsinn. Der ist unkonterbar. Zu Monkey... Also wie die perfekte Beleidigung. Exakt. Gibt's das nicht auch in irgendeinem Monkey Island Teil, die perfekte Beleidigung? Ich glaube, das gibt's. Das war eines der... Die Kämpfe aus Indiana Jones wurden bei Monkey Island quasi zu Beleidigungskämpfen gemacht. Na? Dann irgendwie deine Mutter sieht aus wie ein schwangerer Dreimast und du kennst deine wie Mutter Kuh. Sieht aus wie eine Kuh. Das passt denn. Nein, du siehst aus wie ein Bauer. War's nicht, als die Antwort zum Beispiel. War es so? Du kennst wie eine Kuh? Du kennst wie eine Kuh, ja, irgendwie so, hast recht. Du kennst wie eine Kuh. Doch. Ja. Ja, aber die Parallele dazu war irgendwas mit Bauer. Das ist gut, denn du siehst aus wie ein Bauer. Wie? Bauer und Kuh. Erst war die Kuh, Pepper. Erst war die Kuh, dann der Bauer. Guck nach in deinem schlauen Internet. Das war einer der coolen Twists, die Monkey Island eben mitgebracht hat. Einfach ein bekanntes Gameplay-Element so umgedreht, dass es zur Serie wieder passt. Wer weiß, was es bei der Schatzsuche zu gewinnen gab? Was hat man gefunden, wenn man den Schatz gesucht hat? Entschuldigung, ich bin jetzt gerade bei Teil 1. Stimmt, es gab ja irgendwie immer eine. Ja, die Schatzsuche. Was gab es beim ersten? Ja? Komm, das müsst ihr doch wissen. Ein T-Shirt, Mann. Gab's das T-Shirt? Dummes T-Shirt, ja. Und, ja. ich, und da stand nur drauf, ich habe... Das war dann Teil 2, war das ja sogar, oder Teil... Big Whoop war Teil 2. Aber Big Whoop war der Vergnügungspark, gell? Das war Big ja nicht das Secret. Ja. Big Whoop. Natürlich, eine Sache, die du jetzt natürlich hier dann mit ansprichst, Big Whoop. Monkey Island 2 hat dann ziemlich... Der Eddie kann ja, wenn du bei uns im Englisch, da fällt ihm einfach... Ja, Metroid. Komm, warte, wir haben noch ein paar mehr. Ja, genau. Monkey Island 2 hatte ein recht kontroverses Ende zur damaligen Zeit. Also ich will es jetzt nicht unbedingt spoilen für die Leute, die es jetzt noch spielen wollen, aber es hat, sagen wir mal, auch für das Absurde von, wie Monkey Island eigentlich alles dargestellt hat, nochmal was draufgesetzt. Eigentlich war es ganz schlimm. Fandest du es echt ganz schlimm? Also... Ja, also hier, wer war es? Ron Gilbert? Nein, wer war nochmal verantwortlich? Ich glaube, es war Ron Gilbert, ja. Die haben sich ja sicher was überlegt, wie sie dann Teil 3 weiterführen. Ja, das haben sie. Und so ist es schade, dass man nie wirklich erfahren hat, was denn jetzt... Er sagt auch in Interviews, will er bis heute nicht erzählen, genau, was die Idee dahinter war. Aber es ist eines der ungewöhnlichsten Enden, gerade bei so einer Serie, was ich je gesehen habe. Also auch wenn ich es jetzt vor kurzem erst gesehen habe, weil ich es erst vor kurzem dann vor ein paar Jahren durchgespielt habe. Ich höre gerade wieder, ich habe Unrecht. Bei was? Wie immer. Worum geht's? Bauer. Deswegen hat er Unrecht. Hier, du kämpfst wie ein dummer Bauer, wie passend, du kämpfst wie eine Kuh. Naja. Aber mit welchem Selbstbewusstsein erst laut vorliest und dann feststellt, dass... Ich habe doch trotzdem gesagt, Bauer und Kuh. Das war das, was ich gesagt habe. Ganz offensichtlich hast du Monkey Island nie gespielt, Simon. Ja. Echt, wirklich. Weißt du, Nils, ich hatte mal einen Hund, der war klüger als du. Das passt ja gut. Du kämpfst wie ein Bauer. Nein, die Antwort habe ich dir jetzt natürlich extra nicht gegeben. Du musst dir das Fechten beigebracht haben. Ah, verdammt. Da werden wir auf die Kontroverse werden wir nochmal kurz zu sprechen kommen, wenn wir dann bei Monkey Island 3 angelangt sind. Um die Überleitung zum nächsten Teil zu schaffen oder zum nächsten Spiel, was rausgekommen ist. Neue Sache bei Monkey Island 2 war auch, dass du einen unterschiedlichen Schwierigkeitsgrad hattest. Du konntest am Anfang zum ersten Mal auswählen, willst du die halbstarken Versionen mit den Popelrätseln, wo du dir den Kopf nicht wirklich anstrengen musst, oder willst du das Spiel für richtige Männer haben? Ich habe auch nie, was ist eigentlich der Unterschied gewesen? Würde mich mal interessieren, weil eigentlich ist es doch anstrengend, ein Rätselspiel dann mit leichteren Rätseln zu machen. Exakt, deshalb haben das ja auch nur Deppen gemacht. Eben. Ja, aber hat jemals die Version gespielt? Mich würde mal interessieren, was die Unterschiede waren. Also das meine ich. Ich glaube, es waren wirklich nur reduzierte Rätsel, dass du eben nicht so viele Schritte machen musstest und nicht unbedingt alle Items haben musstest, um bestimmte Sachen zu schaffen. Ich weiß aber auch nicht, ob du dann das richtige Ende auch gesehen hast. Da bin ich mir jetzt nicht mehr komplett sicher, weil das machen manche Spiele ja gerne dann. Ja. Um da aber die Brücke dann eben zu schaffen. Der nächste Teil oder das nächste Spiel, was nach Monkey Island 2 herauskam, war diesmal wieder ein Indiana Jones. Ach nee, Indiana. 1992 kam Indiana Jones and the Fate of Atlantis heraus. Und das war im Gegensatz zu Indiana Jones and the Last Crusade keine Umsetzung direkt aus dem Kino, sondern ein exklusiv für ein Spiel geschriebenes Design, geschriebenes Szenario und eine Story, ein Indie-Film, der quasi nie verfilmt wurde. Und gleichzeitig auch der bessere vierte Indie-Film. Gleichzeitig auch merkwürdigerweise der bessere. Aber der vierte, oder? Ich glaube, da sind sich auch komischerweise alle einig. Das Spiel hatte eine bessere Story als der vierte Film. Also es ist auch sehr strange, eben dadurch, dass du so lange Jahre auf den vierten Indiana Jones Film gewartet hast. Es war ja für viele damals der Ersatz, weil die dachten sich nach Indiana Jones 3, Anfang der 90er ist die Serie zu Ende. Jetzt kriegen wir ein paar Jahre später so einen inoffiziellen Videogame-Nachfolger, ähnlich wie wir es jetzt zum Beispiel mit Ghostbusters bekommen, einen inoffiziellen Videogame-Nachfolger, und die Story ist genauso gut wie bei den Filmen, wenn nicht vielleicht sogar besser. Atlantis passt doch auch viel Atlantis. Besser als die Alien-Mist. Dieser Mist, ey. Wirklich, nee. Aliens. Das ist Spielberg, muss man einfach eine Kamera abnehmen. Der darf nicht mehr. Das ist der Lukas, der ist einfach senil geworden, ja. vor einigen Jahren. Aber bei Indiana Jones and the Last Crusade hast du eben einen komplett neuen Indie-Film quasi zum Nachspielen. Natürlich, Szenario ist im Namen schon drin. Indiana Jones sucht nach Atlantis und hat er dort... Er findet es auch. Ja, habe ich jetzt alles gespoilert. Okay, nächstes Spiel. Er kriegt auch den Gral und... Und das Mädchen, oder? Indy kriegt immer das Mädchen. Indy kriegt immer das Mädchen, wie Jamse Bonde sozusagen. Ja, genau. Passt schon. Wer ist das? Du kennst dich doch, du siehst so. Ja, Moby Dick, der weiße Gral. Gralzahl. Wir lösen uns hier einen Quatsch auf. Ja. Da der Zusammenhang zu Monkey Island 2, dass du die unterschiedlichen Schwierigkeitsgrade, die du wählen kannst. Was sie bei Indiana Jones 4 gemacht haben, ist quasi dir... drei unterschiedliche Lösungswege zu bieten. Du konntest vornherein sau schwer zu machen. Ja, du hast das quasi am Anfang in den ersten 15 Spielminuten festgelegt, wie du das erste Rätsel löst. Da ging es nämlich darum, Indy ist von dem Theater und innen drin gibt eine alte Kollegin von dem eine Vorlesung. Und wie wird er dort reinkommen? Da gab's drei Methoden. Du konntest einerseits den Türvorsteher da verprügeln und dann reingehen. Dann hast du sozusagen den Weg der Gewalt genommen, dass du dann lieber Eddie gekämpft hast. Hat Eddie gemacht, oder? Hast du den vierten nicht gespielt? Ich hab ihn zu Hause, natürlich, ich hab ihn mehrmals gespielt. Hast du gehauen oder hast du gerätselt? Ich wollte ihn gerade aussprechen, so, ja. Gregor, um zu hören, welche Alternative noch gab, dann kann ich mich besser erinnern. Ich weiß, dass ich durch den Hintereingang gegangen bin, aber irgendwas mit Kisten oder genau, was? Der zweite Weg war, du konntest durch den Hintergang durch, da waren Kisten, die du verschieben konntest, dann bist du den Weg der Rätsel gegangen, dass du innerhalb der Locations dann Rätsel gelöst hat. Und es gab den Weg der Weisheit, glaube ich, haben sie es damals genannt. Den habe ich genommen. Du konntest überreden, über Dialoge dann die Rätsel am ehesten lösen, weil du konntest dann dem Türvorsteher eine Zeitung geben und den dann überreden, geh mal und lies die Zeitung in Ruhe durch, damit ich durch die Tür gehen kann. Und je nachdem, wie du dich entschieden hast, hat das Spiel dann zwar einen ähnlichen Verlauf genommen, aber die Rätsel waren dann eben unterschiedlich zu lösen. Ne? Was für ein Aufwand. Es ist eigentlich ein riesengroßer Aufwand, der hat aber auch wirklich gut funktioniert in dem Spiel. Na, wenn du dich einmal so festgelegt hast am Anfang, wie würde ich es am ehesten lösen, und das machst du zu Beginn, das Spiel sagt dir ja nicht, dass es dann in diese Form dann dorthin geht, du bestimmst, wie du das dann spielen wirst, wie du es dann auch am Anfang gespielt hast, und es ist eigentlich ein ganz guter Weg. Ich habe tatsächlich nicht gewusst. Das weißt du auch erst, wenn du nachher drüber gelesen hast, leider. Na, aber wenn du es innerhalb des Spiels nicht merkst, ne, dann, das ist ja gut, dann das Spiel passt sich dir gegenüber an, wie du am ehesten spielen musst, und es wird für dich das ideale Spielerlebnis sozusagen. Finde ich super. Das ist ja eigentlich so eine Sache, so ein Mut zur Verschwendung, den man ganz selten sieht, weil man will natürlich den Leuten auch alles zeigen, was man programmiert. Und alle, wenn man den Luxus sich leistet, Dinge zu programmieren, und die Gefahr eingeht, dass das nie jemand sieht, ja, dann ist das ja im Prinzip wirklich für die Katz. Aber wenn man wirklich sagt, ey, wir bieten mehrere Möglichkeiten, das Ganze durchzuspielen und wirklich mal Neues zu entdecken, auch beim zweiten oder dritten Mal, dann ist das mutig und finde ich super. Ja, ich bin auch großer Fan von alternativen Lösungswegen. Es gibt einem einfach das Gefühl, dass man alles machen kann. Ja. Na, wer dieses großartige Spiel übrigens heutzutage erleben will und eine Wii zu Hause hat, ist es gerade ein neues Indiana Jones Spiel rausgekommen. Indiana Jones and the Staff of Kings, glaube ich. Muss man dazu sagen, ein 3D-Teil. Nicht Adventure-Element, sondern mehr Jump'n'Run und Jump'n'Pyge. Genau. Aber was sie dann quasi gemacht haben, war, dass Indiana Jones and the Fate of Atlantis als Bonus mit dazu zu geben. Also ich kenne nicht wenige Leute, die sich das Spiel einfach gekauft haben, nur weil das Bonusspiel mit drauf ist. Aber, das muss man kurz sagen, nicht bei allen Versionen ist das Bonusspiel mit dabei. Bei der Wii ist es dabei. Genau, bei der Wii ist es dabei. Aber ansonsten nicht. Es ist schade, weil das Spiel gibt es dann auch für PSP und dem DS. Genau, und da ist es nicht dabei. Da ist es leider nicht dabei. Da gibt es andere Wege, um die Spiele dann dort zu spielen. Da werden wir kurz später dann nochmal erzählen. Was ist eigentlich aus? Es gab doch mal so ein ambitioniertes PC-Projekt für einen neuen Indiana Jones-Teil, wo es auch so spektakuläre Screenshots und so gab. Das ist auch eine Versenkung verschwunden, oder? Nee, es gibt einen inoffiziellen Nachfolger zu Fate of Atlantis, den kann man sich kostenlos im Netz runterladen. Habe ich auch angefangen zu zocken, so 20 Minuten oder so. Funktioniert eigentlich auch. Ich kann es nicht wirklich bewerten, weil ich habe es nicht weit genug gespielt, aber es sieht aus wie ein offizieller Teil, also die haben sich da schon wirklich Mühe gegeben. Gerade bei den LucasArts-Dingen sind dann die Fans sehr mittendran. Bei Zack McCracken gab es ja auch zwei sogar schon. Mhm. Zwei verschiedene Fans. Genau, es gab ein uraltes, was so basiert hat auf alter 2D-Grafik, und das hatten wir auch in der Sendung vor, ich glaube im letzten Jahr nochmal vorgestellt, in Deutschland ein zweites entwickelt, was mit komplett neu gezeichneter Grafik gemacht wurde. Ja, ich das ist das Bessere. Das erste hat so Hintergründe geklaut aus Neo Geo. Genau, aus Robo Army. So ganz merkwürdiges. Und man hat am Ende einen Dreier mit den beiden weiblichen Protagonisten, also vom Mars hier, die beiden Mädels. Also total komisch. War das nicht also, normal? Nein, das war in dem ersten Fanspiel hat man Im am Spiel, Ende einen Dreier mit Kopf. Zwei Frauen. Und es macht so, es ist wirklich so pubertär. Aber es ist auch irgendwie lustig. Also schon auch, aber pubertär. Es ist schon auf jeden Fall pubertär. Indiana Jones Fate of Atlantis, immer noch ein gutes Spiel. Und wer es ausprobieren will, wie gesagt, in der Wii-Version offiziell. Nach Indiana Jones and the Fate of Atlantis hatten sich die LucasArts-Leute wieder ein Jahr gelassen, und jetzt kommen wir ja zum Elefant im Porzellanladen sozusagen. Nein, zu dem Spiel, wo ich glaube, unsere Zuschauer uns teilweise schon dafür hassen, einfach weil wir es so oft in der Sendung drin haben. Ach ja, dann machen wir es kurz. Da machen wir es relativ kurz. Lassen wir einfach nur Eddie und Nils was dazu sagen, das ist immer was Neues. Okay. Day of the Tentacle, Nils, erzähl uns was zu Day of the Tentacle. Ja, was ich eingangs schon gesagt hatte, Purpur-Tentakel, großartig. Mhm. Gleich die, also erstmal dazu sagen muss, es war das erste Spiel der LucasArts-Reihe und ich glaube von vielen anderen Spielen auch, was eine Sprachausgabe hatte, was komplett synchronisiert war. Und zwar richtig gut. Das war das erste sogar. Das erste in Deutsch auf jeden Fall. Das war das, was aufgefallen ist, was mich von Anfang an gefesselt hatte. Und dann gleich die erste Szene mit dem dreckigen Fluss, wo dann aus diesem armlosen Tentakel dem wachsen so zwei kleine Stummel. Und auf einmal ist er der gefährlichste Bösewicht aller Zeiten. Ich fühle mich, als könnte ich. Aber auch allein dieses... Allein das Geräusch, wenn die Tentakel durch den Bild laufen. Das ist schon, wie man fühlt richtig, wie sie am Boden festkleben und sich so abschälen müssen und wieder hinflatschen. Das ist super. Wie man sieht, die Begeisterung kennt keine Grenzen für Deus Ex Tentacle. Mein Lieblingsrätsel, man wollte, dass es regne. Und deswegen musste man versuchen, ein Auto zu waschen, weil dann regnet es ja immer. Ja, klar. Ja, also das ist super. So, das ist die Art der Logik der Rätsel gewesen. Ja, aber super. Es ist auch, es macht Sinn. Ja, ja. Es macht auch, und man muss nicht ein Auto waschen, sondern eine Kutsche. Ja, das stimmt. Die Kutsche, genau. Also, um es für die Leute zusammenzufassen, die immer noch nicht kapiert haben, warum wir Deus Ex Tentacle einfach so sehr pushen hier in der Sendung. Es ist, also Monkey Island 1 ist für mich da noch relativ nah dran, aber für mich ist es quasi das perfekte Adventure-Spiel in der Form, wie es ist. Es gibt eigentlich keinen wirklichen Makel, den du dort hast. Also du hast fantastische Grafik, super Synchro, sympathische Charaktere, tolle Rätsel, die in drei Zeitebenen stattfinden. Und hier merkt man auch, dass Bernhard auf jeden Fall der beliebteste war aus den Menschen, weil er jetzt plötzlich irgendwie der Führende ist in dem zweiten Teil. Merkt man halt ganz klar, also der Super-Nerd ist einfach der, den alle wollten. Genau. Ich meine, es macht ja nur so Sinn. Dave ist gar nicht mehr dabei. Der Aspekt, den du gerade gesagt hast mit den Zeitreisen, den kann man gar nicht genug rausarbeiten, wie smart der in diesem Spiel umgesetzt wurde und wie unfassbar motivierend das ist und einfach nochmal das Adventure-Genre auf eine neue Ebene gebracht hat, weil du musstest wirklich jetzt auch diese gewisse Logik mit anbringen, okay, wenn ich das in der Vergangenheit an die Stelle mache, wo ist es dann 2000 Jahre später in der Zukunft, was ist daraus geworden? Und so ergeben sich ja dann wirklich viele Rätsel, dass du irgendwas irgendwo was pflanzt oder irgendwo was machst, und dann 2000 Jahre in die Zukunft reist und guckst, was ist draus geworden. Das ist ein super Aspekt. Ja, das Hamster-Experiment. Genau. Und hier die Münzen, die du zum Trocknen vom Pullover dann reinwirfst in der einen Zeit und dann dauert es 200 Jahre, bis der getrocknet ist. Man müsste wirklich kurz, also man steckt den armen Hamster aus Manic Mansion, steckt man in eine Tiefkühltruhe, dann holt man ihn in der Zukunft raus, dann ist er ein Eisblock, dann braucht man einen Pulli, um ihn zu wärmen, nachdem man ihn in der Zukunft in eine andere Mikrowelle, wo er nicht verreckt, reingesteckt hat. Also man erinnert sich auch ständig an die alten Szenen. Und denkst, nein, ich muss ihn nicht wieder in die Mikrowelle, aber es passiert halt nichts. Ja, und man muss es machen. Und dann musste man in der Gegenwart ganz viele Dinger in den Trockner stecken. Genau. Ganz viel Münzen, dass dann in der Zukunft er gerade fertig gelaufen ist und der Pulli dann, der im Trockner war, ganz klein ist, dass er dem Hamster passt. Also, das ist die Art von Zeiträtseln, die man da hatte. Das Merkwürdige, dadurch, es hört sich jetzt abgedreht an, aber es macht vollkommen Sinn innerhalb des Spiels. Und wenn man selbst auf die Lösung kam, war man echt froh, man hat sich wirklich gefreut, weil man eigentlich ein total logisches Rätsel einfach so rausgekriegt hat, was aber trotzdem abstrus ist. Also Day of the Tentacle ist wirklich auch eines der Adventures, die man relativ gut und flüssig durchkommt mit eigenem Kombinieren und Nachdenken. Ja. Also da hatte ich bei Monkey Island, wie gesagt, den Simon's von angesprochen, gab es mehr so Rätsel, wo du einfach, oder der Nils was, einfach wilder kombinierst und dann mit ein bisschen Glück richtig drauf kommst in purer Verzweiflung. Weil Day of the Tentacle gibt's auch ein, zwei Rätsel, die richtig schwer sind, wo man vielleicht nicht so leicht drauf war. Aber im Prinzip kommt man schon durch eigenes Nachdenken sehr weit. Eben, das ist das Adventure, wo ich eigentlich am wenigsten Makel einfach finde. Ne, man kann sich natürlich dann irgendwo an bestimmten Punkten dann hochziehen, dass ich das eine Rätsel ein bisschen undurchsichtig finde. Aber das findest du eigentlich bei jedem Spiel und Manic Mansion 1 gab es ja übrigens dort auch zum Spielen, ne? Ja, also klar. Bonus mit komplett mit reingetan, also auch nochmal ein extra Punkt, den andere Spiele nicht haben. Ja, bei Weird Ed in der genau, Wohnung, du musst den Computer einschalten, hast du komplett Briefmarkensammlung. Genau. Ja, aber wie kommt da ist ein Rechner und da kannst du mal gerne du schaltest den Rechner ein und es ist komplett Manic Mansion 1 drin, von Anfang bis Ende, dass du es durchspielen kannst. Das ist übrigens, synchronisiert von Lukas Podolski. Würde passen. Meine Briefmarken. Super. Nee, er hat so geil gelispelt. Oh. Der Sohn hat in der deutschen Synchro... Irgendwann von Tod zu schießen. Ja, ungefähr so. Der Deus Ex Tentacle ist auch das Spiel, was ich glaube ich, ohne dass ich jetzt an dem Computer sitze, dann in- und auswendig herunterbeten kann. Einfach, weil ich es erstmal selber sehr viel durchgezockt habe. Und andererseits, ich arbeite nebenbei noch mit Kindern und Jugendlichen zusammen und betreue die bei Computerspielen. Und die LucasArts-Dinger sind etwas, was ich mit denen ich die dann quasi heranführe, anstatt dass die jetzt Ego-Shooter und sonstige Sachen spielen. Das und wusste ich ja gar nicht, Gregor. Das wusstest du gar nicht, ja. Ich tue auch Gutes und Karitatives für die Welt. Aber vor allen Dingen, es ist halt auch, aber ich, du arbeitest mit Kindern und Jugendlichen und für mich damals, als es rauskam, war das auch so eine Erleuchtung zu sehen, wie spielerisch man auch Sachen lernen kann, die tatsächlich passiert sind, weil in der Vergangenheit, wo du dann mit Jefferson, mit Washington, mit Edison konfrontiert wirst und mit den Eigenschaften und mit den Dingen, die ja tatsächlich gemacht haben, ja, zum Beispiel diese Nummer mit dem Blitz oder mit den Zähnen. Ja, da wollte ich sagen, das Holzgebiss und diese. Mit der Verfassung und so. Und das sind alles so Fragmente, die bleiben einfach hängen. Ja, und wenn ich diesen ganzen Kram aus der Schule auf so eine Art und Weise beigebracht bekommen hätte, würde ich das heute noch super lernen. Ja, wenn LucasArts Lernspiele gemacht hätte. Aber das Geile ist, diese Geschichte, die der Nils gerade erzählt hat mit der Verfassung und so, nebenbei, während man das Spiel löst, hat man ja auch die Verfassung, also man ist ja eigentlich der ausschlaggebende Grund für die Verfassung, ja, das genau. Ist so sympathisch, eingebaut, dass Hoagie da hingeht und quasi denen so ein paar Tipps gibt. Auch noch einen Vorschlag. Genau, und dass jetzt alle einen Staubsauger einfach im Keller haben müssen in Amerika. Ja, genau, das war gut, du brauchtest irgendwas, dann hast du schnell Hoagie das geschickt, so nach dem Motto, hier, ich brauch den und den. Pack's in die Verfassung. Genau, pack's in die Verfassung. Da war ja dieser Kasten mit den Vorschlägen. Das Design genau. Der amerikanischen Flagge ja, und so. Genau, ja, wir können jetzt alle Rätsel hier vorwegnehmen, aber wer es noch nicht kennt, muss spielen. Das ist eben eine Beobachtung, die ich auch bei Kindern jetzt heute mache, dass die heute immer noch total aufs Spiel ansprechen und auch wirklich sich selber hinsetzen können und es lösen können. Es hat einfach so einen Appeal, es funktioniert einfach so gut, dass sich's über die Generation dann hinwegzieht. Ne? Also wenn du anderen Leuten ein Spiel jetzt oder Kindern heutzutage ein Spiel von 94 vorsetzen würdest, die würden dir das um die Ohren hauen. Aber das Ding funktioniert und wird, denke ich, auch immer noch in 10 bis 20 Jahren funktionieren, weil es einfach so zeitlos gut ist. Exakt, da muss man auch einfach mal sagen, das ist das Positive am Point-and-Click-Adventure, dass es eigentlich nicht viel mehr braucht als das, was Maniac Menschen an Grafik oder an audiovisuellen Eindrücken geboten hat. Das Genre ist in dem Punkt quasi perfektioniert. Es wird auch durch 3D oder durch spektakuläre Grafik nicht mehr besser. Es ist exakt so, wie es da war. Könnte man heute noch Spiele rausbringen, wenn sie eine gescheite Story haben, gute Charaktere und gute Rätsel, würde es immer noch genauso viel Spaß machen. Das kann man eigentlich zu wenig Spielen sagen. Aber das ist auch genau das, was passiert, weil es gab dann immer irgendwann den Versuch, da kommen wir sicherlich mit Grim Fandango auch nochmal hin, das Ganze in 3D zu bringen. Und die sind eigentlich alle gescheitert, weil man hatte irgendwie versucht, so, okay, Point and Click muss jetzt in die nächste Generation kommen und grafisch mitwachsen. Und das war ein Irrglaube. Und mittlerweile kommen viele Adventures auch aus Deutschland raus, wieder, die eben 2D sind. Edna bricht aus zum Beispiel. Edna bricht aus zum Beispiel, exakt. Aber viele andere auch so irgendwie Kriminal-Adventures und so. ja, die auch wirklich wieder richtig gut funktionieren. Ja, ich bin froh, dass es so ist. Also die 3D. Aber das Problem ist halt, es wäre halt schön, wenn die Dinger sich auch genauso verkaufen wie God of War. Dann würde auch LucasArts und Ron Gilbert und wie sie alle heißen. Die würden wieder eine Festanstellung bekommen und Spiele bis an ihr Ende produzieren. Ja, an ihr Ende, nicht an meinen. Ich will einfach einen neuen 2D-Teil von Day of Tentacle und Monkey Island. Wirklich, gebt mir genau das, aus was ihr früher gemacht habt, und macht es weiter. Das ist genau richtig. Hört auf, immer mit der Zeit zu gehen. Das ist als Künstler, weißt du, ein Picasso hätte auch nicht gesagt, ich muss jetzt mal 3D malen, weil das gerade Mode ist. Weißt du, für mich sind das auch, ja, es ist für mich wirklich ein Stück Kunst und da muss man seiner eigenen Linie auch mal treu bleiben und nicht so dieser kommerzielle Gedanke. Aber gut, bevor wir dem Kommerz hier komplett abschwören, ich bin fürs Raubkopieren. Ja, siehst du, damit einfach aus Protest. Einfach aus Protest. Ich kopiere Raub aus Protest. Die machen die Spiele ja nicht billiger. Ja, aber ich glaube, durch diese vom ganzen Herzen gemeinte Eloge auf Maniac Mansion 2 und Day of the Tentacle sollte klar sein, warum wir das Spiel einfach immer wieder in unseren Top-Listen drin haben. Und ich hoffe, das hat sich jetzt auch wahrscheinlich dann erledigt mit Day of the Tentacle. Wenn ihr es irgendwo nochmal seht, ist es einfach, weil uns sonst nichts mehr eingefallen ist in der Sendung. Der Titel, der dann danach kam, nach Day of the Tentacle, war natürlich schwer, so einem großen... Nein? Nicht war nicht Full Throttle. War nicht Full Throttle. Nicht Full Throttle. Okay, was gibt's denn noch? Okay, 93 war Day of the Tentacle. Nee, 92 war... Doch, 93 und ein paar Monate später, auf 93, kam das nächste Spiel, das war... The Dick. Nein. Full Throttle. Nein. The Dick. Nein. Das kann doch nicht sein. Okay. Full Throttle? Sam and Max Hit the Road. Ah, fuck. Natürlich. ich. Und danach von Spider-Man. Ich habe sie alle in der Reihenfolge gekauft. Volltrottel. Aber mir fällt's nicht. Echt. Was? Full Throttle kam nach Sam und ja, Max? Ja, das war dann schon das letzte große. So das sieht man dann aber auch. Sam und Max, natürlich vielen Leuten aktuell bekannt durch das neue Sam Max, was vor einiger Zeit rausgekommen ist und jetzt nochmal für Xbox Live Arcade seit ein paar Wochen erhältlich ist. Kann man nochmal kurz sagen, zwei Staffeln à la 4 oder 5 Episoden. Ab 5 Episoden. Teilweise sehr lustig, teilweise weniger lustig, aber als Gesamtwerk auf jeden Fall sehr empfehlenswert. Also Telltale führt die Staffel so ganz gut weiter. So. Also sind nicht schlecht. Die Erwartungshaltung war natürlich riesig und die haben nicht enttäuscht. Nee, genau, das gerade bei so einer, also sowas wie Sam Max kann man nicht einfach neu machen, aber ohne kritisiert zu werden. So gut wie gut das Original Sam und Max sind sie auf jeden Fall so nicht. Gut mehr casual. Ja. Sind mehr casual, leichter, nicht ganz so. Und auch durch die 3D-Grafik einfach nicht so, haben nicht den gleichen Charme, weil das ist ja eine Comic-Umsetzung und es kommt einfach in dem Uhrwerk, in dem 2D-Adventure noch einfach viel perfekter, kommt dieser Comic-Look wirklich 1:1 rüber und der Charme ist unerreicht. Vielleicht sind wir auch ein bisschen befangen, dadurch, dass wir mitgewachsen sind mit diesen Adventures. Man darf nicht vergessen, dass wir so langsam alt werden und aussterben und auch nicht mehr die Zielgruppe sind. Solche Spiele werden vielleicht auch eher für jüngere Leute gemacht, die eben nicht den ersten Teil gespielt haben oder damals eben mit den LucasArts Adventures groß geworden sind. Ja? Ja, es ist natürlich bringt sowas mir im Endeffekt gar nichts, wenn jemand das Spiel dann für jemand anderes als für mich macht. Na? Ja. Na? Also da Spiele für mich. Genau, mehr Spiele für mich, weniger für euch bitte. Sam & Max ist quasi in der Tradition von, wie wir schon erwähnt haben, in der Tradition von Day of the Tentacle ein Comicspiel wieder gewesen und jetzt mit einer direkten Comic-Vorlage. Sam & Max war sozusagen die Freelance-Police, das Polizisten-Eingreiftruppe von Sam ist ja, glaube ich, der Hund. Sam ist der Hund, Max ist Max ist der Terrorhase, der im Deutschen synchronisiert wurde von der Synchronstimme von Bart Simpson, was ich sehr irritierend fand damals, als das Spiel dann gelaufen ist. Und das war dadurch, dass es eine Comicvorlage war, entsprechend wild und abgedreht von der Story her. Und ich kann dazu nur sagen, ich habe einen Magic Moment, der direkt am Anfang stattgefunden hat, wo ich kannte natürlich Sam und Max wie die meisten wahrscheinlich zu dem Zeitpunkt überhaupt nicht. Und es war natürlich nach den ganzen bekannten LucasArts Adventure erstmal was ein bisschen strange war. Auch von der Steuerung war es ja ganz anders. Es gab nicht mehr das Menü, es gab kein Scum mehr, sondern es gab ja dieses dieses Symbol, was sich verändert hat, die Katze, der Hase, das Hasensymbol von. Genau, es war ein Ding, was quasi von Sierra damals übernommen wurde, merkwürdigerweise. Ja. Normalerweise hat ja LucasArts oder Lucasfilm Games, wie die damals hießen, immer als erste vorgelegt und andere haben kopiert. Da hatte Sierra natürlich sich gesagt, wenn LucasArts das macht, wir können ja nicht 1:1 nur die Werbung machen, lass uns was anderes machen. Wir verzichten komplett auf Werbung, die du anklicken kannst, sondern haben einen Cursor, den können wir verändern mit der rechten Maustaste, und dann hast du ein Auge, mit dem du gucken kannst, einen Fuß, mit dem du gehen kannst, eine Hand, mit der du... Gute Idee. Es hat gut funktioniert. Und wenn du deinen Hasen benutzt hast, dann war das, was genau du meinst. Dann man konnte halt mit Max, dem Hasen, wie auch in den Comics, der macht halt die verrücktesten Sachen, also jenseits von der Realität, ist eher wie so Tiny Toons. Der genau, ist halt genau. Ist alles so abgedreht. Es geht um die Suche nach Bigfoot. Also. Und es gab diese eine Szene am Anfang, wo ich glaube, irgendwas haben sie vergessen und dann sucht Sam, schnappt sich Max und ich glaube, den Schlüssel hat er verloren oder so und boxt ihm quasi in das Maul vom Hasen, sucht dann im Magen und man sieht halt anhand der Grafik, wie so die Hand durch den Bauch nach außen sich abdrückt, wie er so sucht und dann holt er so den Schlüssel raus und das was denn auch die Charaktere so persönlich gemacht hat oder wo man dann auch verstanden hat, wie sie ticken, war dann, dass Max nicht pisst war oder so, sondern es total geil fand, dass ihm gerade einer in die Fresse, in den Magen gehauen hat und er steht halt voll darauf, wenn man ihn sadistisch möglichst irgendwie benutzt. Er ist auch selbst der sadistischste Hase, den es gibt. Mich hatte das Spiel schon direkt im zweiten Bild. Du bist startet im Büro, also erst hast du das total geile Intro, dann startet es im Büro, dann kommst du raus und im Comic ist das wirklich so, die wohnen neben einem Typen, der ständig seine Kunden quasi abballert, weil es immer Krieg gibt und alles. Und genauso was passiert, dann hängt dieser Typ mit dem Kinn am Geländer, dritter Stock oder so, und dann kannst du Max nehmen und halt quasi Max benutzen mit ihm und dann drückt er ihm wirklich ins Auge, sodass er halt runterfliegt. Und das ist so gemein, das ist so unnötig. Und da war das Spiel für mich gekauft sozusagen. Ja, es hat diesen absurden Humor wie Day of the Tentacle nochmal auf die Spitze getrieben und es war ein ähnlich gutes Spiel, auch wenn es natürlich extrem abgedreht war. Du musstest schon manchmal echt um die Ecke denken. Ja, aber denn ich habe vor kurzem erst angefangen, mir das Comic, also die Comic-Sammlung. Es sind ja gar nicht so viele Comics. Es sind leider nicht so viele. habe geschenkt bekommen von Uke, muss ich dazu sagen. Hat die mir alle geschenkt, hab die alle durchgelesen und die sind genauso krank. Also das ist ja die Vorlage für alles. Die sind genauso krank wie das Spiel und man erkennt sogar die Charaktere und die Locations wieder. Ja. Also es ist total abgefahren, dass man also Sachen aus dem Spiel kann ich bestätigen. Simon hat es mir gerade geliehen, es liegt bei mir auf der Toilette und ich klar. Alter, leg das dann weg. Und ich lese es bitte nicht da. Im Badezimmer meinte ich, nicht auf der Toilette. Ich weiß, was er meint. Ja. Also es ist wirklich sehr originalgetreu umgesetzt, was man damals gar nicht begriffen hat und dachte, es ist die Innovation überhaupt, aber tatsächlich basiert die ganzen Charaktere, viele der Stories, viele Anspielungen versteht man wahrscheinlich gar nicht, weil man die Comicvorlagen nicht kennt. Ja, der Autor ist Steve Purcell, der die Sam & Max Comics geschrieben hat und der ist, wenn ich mich nicht komplett irre, hat er auch die Cover eben früher gezeichnet für LucasArts. Also aus seiner Feder sind die bekannten Monkey Island Cover und Indiana Jones Cover. Ich muss nochmal das nachholen, aber ich glaube, er ist es. Ich muss mal zu Hause. Die Monkey Island Cover waren noch so, die ersten zumindest so super realistisch gezeichnet. Nein, nicht unbedingt. Das war schon ein gewisses, das macht ja, denke ich mal, einen Künstler aus, dass er sich nicht auf einen Comic-Stil dann festlegen lässt. Was er aber dann auch gemacht hat, wenn du genau darauf achtest, du findest Sam & Max, die beiden Figuren in den Spielen vor Sam & Max sogar als kleine Gags wieder. Hängen, glaube ich, in irgendeinem Bilderrahmen bei Day of the Tentacle und irgendwo kannst du die bei Monkey Island 2 noch im Hintergrund stehen die sehen. Die haben wir gerne mal gemacht. Also bei Sam wieder bei den von Ende. Ja, aber das ist ja das Krasse, dass sie Sam & Max eingebaut haben, lange bevor das Spiel kam. Das ist ja auch nicht genau. Sie wussten einfach, dass sie das als nächstes machen wollen. Oder sie waren einfach wirklich auch Fans. Zum Beispiel haben sich einfach gedacht, finden wir cool. Und dann kam irgendwann die Idee auf, lass doch mal was Neues machen. Genau, und warum nicht mal ein Sam Max Spiel? Bietet sich eh an, finde ich. Aber also, wer Sam Max spielen will, kann man vielleicht so sagen, erst das 2D und wer dann immer noch Bock hat, kann die 3D-Teile nachspielen. Genau, ne, das ist die richtige Reihenfolge, weil dann sind die 3D-Teile auch besser, weil man eben viel mehr Hintergrund hat. Man hat sozusagen den richtigen Kontext. Mir wurde hier gerade nochmal reingedrückt, dass die sogar im allerersten Monkey Island sogar schon mit dabei waren. Beim großen Affenkopf standen die als Statuen dort nebendran. Sam Max, einfach so als Figuren. Da hat er die überall eingebaut, ja. Die Sau. Satte 4 Jahre, bevor das damals Spiel rausgekommen ist. Damals waren Teams noch persönlicher, oder? Damals war noch irgendwie, da konnte man noch eine Handschrift rauslesen. Klar, heute gibt's sowas wie Peter Molyneux und so, aber weißt du, so irgendwie, so kleine Sachen, sowas wird doch heute gar nicht mehr gehen, habe ich das Gefühl. Oder wann hast du mal Gadgets auch von anderen Spielen, wo du weißt, das ist, weil der Entwickler da das gemacht hat, das gibt's ja kaum noch. Ja, man hat eben noch gemerkt, dadurch, wenn du Spieleentwicklung damals mit heute vergleichst, du hast diese Projekte, wo 100, 200, 300 Leute dran sitzen. Und die anderen Sachen waren eben persönlichere Dinge von kleineren Teams, die einfach die Zeit sowas einfach mal widmen können. Aber ne? Das ist der Grund, warum die so gut sind. Aber das ist genau das, was ich vorhin gemeint habe mit den vielen Details, die es zum Beispiel auch bei Monkey Island gibt, die es eigentlich bei allen LucasArts Adventures gibt. Es macht einfach so Spaß, sich in diese Welt zu verlieren und zu entdecken, was haben die, man ist es wie so ein Wettkampf mit den Programmierern, was haben die noch gemacht, was haben die noch eingebaut und welche Fingerzeige und Easter Eggs haben sie noch mit in die Spiele eingebaut. Das macht richtig abseits von der Hauptstory macht es einfach Spaß, die Welten zu erforschen, auch wenn es einem nichts bringt, Sachen anzugucken, irgendwie die nichts mit dem Rätsel zu tun haben oder so. Und das ist eigentlich schon eine Auszeichnung. Das ist eigentlich schon ein echt gutes Ding. Ich würde sagen, bevor wir dann zu den letzten Spielen dann hingehen, machen wir jetzt eine kleine Pause und sind gleich wieder da. Yeah. So, da sind wir wieder, frisch gestärkt und mit dem leckeren Eis in der Hand. Wir waren gerade beim Thema Sam & Max und gehen jetzt zum nächsten Spiel, was wir vorhin schon so groß angekündigt haben. Lass Eddie das doch sagen jetzt. Full Throttle oder Volltrottel. Oder Vollgas in Deutsch natürlich. Vollgas. Unterschätztes Adventure, meiner Ansicht nach. Absolut. Oh, schön, ehrlich, sieht's mal jemand so gut. Alle meckern immer gegen Ich liebe die Passage, wo du einfach fährst und links und rechts Leute wegtreten musst. Ich liebe die Passage, wo er am Anfang in der Bar den Typen an seinem Nasenring auf die Theke klatscht. Ja. Wie heißt das? Do you know what would look good on your nose? Ja. Und dann tusch, the bar. The bar. Das ist der beste Spruch. Ach, schön. Ist ein schöner Charakter. Auch das Intro schon, so mit Rennermucke und Garn Jackals, glaube ich, als Musikuntermalung. Wie heißt der Typ nochmal? Ben. Biker genau. Ben. Hat auch keinen Nachnamen natürlich. Ich glaube, genau, er heißt nur Ben. Also der Unterschied Comic, also Comic ist es natürlich immer noch bei Full Throttle, aber du hast nicht mehr dieses so Kiddie-Comic-mäßige, was Sam und Max ja im Grunde noch sind, sondern du hast hier eine richtige Biker-Story, die erzählt wurde. Ben ist der Motorradfahrer mit seiner Motorradgang und es ist kein typisches Motorrad-Gang-Spiel, was irgendwo in der Gegenwart spielt, sondern es spielt in der nahen Zukunft irgendwie. So einer ganz komischen bisschen, so, also es gab schon so Fahrzeuge mit Hover, es gibt Antrieb irgendwie, quasi. Genau, aber die Polizei hat auf einmal irgendwelche fliegenden Polizeiautos und Raumstationen und so weiter und so fort. Du hast so einen komischen Mix gehabt. Und Renderfilme, muss man auch sagen. Pixelgrafik, aber Render-Zwischenfilme. Man muss auch einfach mal sagen, dass Ben der erste LucasArts-Held war, der ein richtiger Badass war. Die anderen waren eher nerdig, tollpatschig, selbst. Die Verlierer immer. Ja, ja. So eher so. Ja, Max war auch schon so ein Badass fast. Ja, Max war aber auch kein richtiger klassischer Held. Genau, aber der war halt wirklich so ein krasser Typ, coole Sprüche, harter Kerl, so, das war eigentlich was Neues. Der musste so oft nicht reden, sondern durfte es auch zuschlagen. Also, das fing ja schon an, dass du in der Mülltonne bist und siehst ihn nicht und weißt nicht, wo ist mein Charakter und drückst dann auf die Mülltonne und dann siehst du nur so Dellen, wie genau. Er von innen einfach reinhaut in die Tonne. Genau, das war super. Die Bewegungen waren vor allem limitierte, weil er einfach nicht so viel gebraucht hat. Du hattest drei Icons. Augen zum Glotzen, eine Zunge zum Reden oder irgendwas anlecken und Fußtritt. Ja. Wer sollte jedes Spiel haben, das, die Fußtritt-Option? Die Fußtritt-Option. Was mir gerade nochmal ein paar Vögelchen gezwitschert haben, der Ben, der sollte eigentlich Ben Throttle heißen innerhalb des Spiels. Zum Glück heißt er nicht Throttle. Die haben es so nicht gemacht, weil es gab einen Markenrechtsstreit. Anscheinend, es gab schon eine Figur, die Ben Throttle heißt. Und dementsprechend ist es der nachnamenlose Ben, ja, den aber wir jetzt... Ben finde ich okay. Auch der Fußtritt war super. Es gab zum Beispiel in einer Bar gab es so ein elektrisches Piano, was dann spielen konnte, wenn du dagegen getreten hast. Aber es war dann immer so, er tritt dann halt volle Socke dagegen. Play. Weißt du, so, aber nur Spiel. Und dann hat das Ding halt so ein bisschen... Und es ist wieder, egal. Die Leute, die es kennen, werden es kennen. Alle anderen denken sich, was sollte das? Der Punkt, den du angesprochen hast mit den Rendersequenzen, Full Throttle war das erste LucasArts Adventure, was auch auf CD-ROM rausgekommen ist. Dementsprechend... also auch was im Grunde für CD-ROM mitentwickelt wurde, dementsprechend hattest du eben nicht nur ein klassisches 2D-Spiel, was auch locker auf Diskette hätte sein können, einfach nur mit Sprachausgabe, sondern du hattest eben auch diese Render-Sequenzen, die verknüpft waren mit der Comic-Grafik. Und richtig CD-Mucke. So richtig CD. Also aufgenommene Lieder, muss man dazu sagen. Genau. Dadurch, dass du eben so einen Biker gefahren hast, haben die eben dann auch so coole Biker-Fahrsequenzen mit einem gerenderten Hintergrund, der abgelaufen ist, wo du nur das Bike bewegt hast, links und rechts. Das hatte natürlich, ja, wenn du dir das heute anguckst, wirkt es vielleicht ein bisschen cheesy, so wie so ein Bluescreen, der nicht ganz so richtig funktioniert. Aber es war ein Minigame eigentlich nur. Also es war ja schon. Nur der Weg von A nach B und wie Nils schon meinte, du hast ja dann ja sogar Equipment ertreten. Mhm. Also so, was ich, helle Baden mit irgendwie Ketten dran und so, konnte man dann, wenn man den Gegner niedergetreten hat, konnte man dann die Waffen aufsammeln. Es gab sogar eine Kettensäge. Aber kein Benzin. Wie bitte? Nein, die hatte Benzin, aber die hat nicht so funktioniert. Die hat die Leute halt nur verletzt. War jetzt nicht so schlimm, wie man denkt. Ja. Full Throttle hatte natürlich eine gewisse andere Stimmung. Ich muss zugeben jetzt, ich finde es auch ein guter Spiel. Ich fand es in manchen Rätseln ein bisschen sperrig, den Zugang, ganz ehrlich. Irgendwie, ich erinnere mich an solche Geschichten auf dem Schrottplatz mit einem Hund und Fleisch, was du in dem Wagen hast, und den musst du dann einsperren und der exakt gleichen Reihenfolge mit einem Kran Autowracks hin und her heben. Und ja, es ging eigentlich. Du hast halt Fleisch in so einen Wagen geworfen. Das Problem war, erstmal dahin zu kommen. Also du musst es der Hund hat ja halt immer gejagt, dann hast du das Fleisch da reingeworfen, da ist der Hund rein, dann bist du schnell weitergelaufen zu diesem Magneten und hast den Hund halt in die Luft. Aber es hatte, finde ich, schon tolle Sachen. Also ich fand das Spiel, die Stimmung war doch geil. Genau dieser Schrottplatz, wo du hingehst und schon beim ersten Mal löst du aus Versehen Alarm aus und dann siehst du irgendwie so einen Shot, wie Ben irgendwie durchs Bild läuft und hinter ihm dann so die fliegenden Helikopter mit MGs und so. Es war total komisch. Aber auch toll, welcher ganz große Star hat da synchronisiert? Im Original meinst du? Englisch? ihr seid alle schlimm. Luke Skywalker, Mann, Mark Hamill. War's. Genau. Den Bösewicht. Mark Hamill ist ja ihr sehr großer Synchronsprecher und dementsprechend... Hat er aber gut gemacht, also ich habe das ja damals nicht erkannt. Aber, das erkennt man auch eben nicht, wenn man nicht wirklich dann gewöhnt ist. Also Mark Hamill macht zum Beispiel auch, ich glaube, in der Comicserie den Joker. Da wurde für viele auch als Joker gehandelt innerhalb des Films, weil er mittlerweile auch so vernarbt aussieht, nach all den Jahren. Und da sieht man eben den LucasArts-Zusammenhang wieder. Ne? Da kriegst du eben einen wirklich guten Mark Hamill, der für dich die Hauptrolle spielt und auch wirklich gut macht, weil er ein echt guter Synchronsprecher ist einfach. Warum gab es nie ein Star Wars Adventure? Das ist sehr merkwürdig, das ne? Das ist total merkwürdig, oder? Jetzt mal im Ernst. Also, wenn man da ist... Das sind ja Detektive eigentlich. Also die Jedis. Also, total dafür, dass die Star Wars-Serie so ohne Ende durchgekaut und durchgelutscht wurde mit Racern, mit Actionspielen, mit Jump'n'Runs, mit Rollenspielen und so weiter. Aber ausgerechnet das Genre, was LucasArts groß gemacht hat, was sie eigentlich am besten können, da ist Star Wars nie dorthin gegangen. Das ist aber sicherlich eine Erklärung für im Sinne von, wir wollen das Universum nur innerhalb von Filmen erzählen oder so. Ja, aber es gibt ja zum Beispiel hier Old Republic, die zwei RPGs, die haben unglaublich viel Story. Also das ja, ist aber die spielen Story. Ja, das stimmt, aber die haben nichts mit der eigentlichen Storyline. Das stimmt, ja. Also das meine ich ja. Die haben immer nur, entweder wurden die Filme nacherzählt im Sinne von Return of the Jedi auf dem Super Nintendo oder so, oder aber es waren alternative Storylines, also weißt du, mit anderen fiktiven Charakteren, aber die haben nie wirklich Luke Skywalker genommen und ihn andere Abenteuer erleben lassen. Nicht offiziell zumindest. Ja gut, man muss ja auch nicht, man hätte auch nicht ihn nehmen müssen. Ben Skywalker hätte Ben mir auch Skywalker schon gereicht. Aber der ist doch tot, egal. Ja, bei Indiana Jones haben sie sich ja getraut, deshalb ist die Frage durchaus berechtigt, warum sie es bei Star Wars nicht getraut haben. Also die Frage war so zu actionlastig, dass man das in einem Point-and-Click nicht unterhalten kann. Aber das meine ich, was nämlich die neuen Episoden zeigen, was George Lucas ja auch so versucht reinzupressen, dass die jedes Jahr eher so Geheimagenten Spezialkräfte waren und auch so smart waren. Und weißt du, hier, oh, ein Planeten verloren, Obi-Wan hat. Weißt du, was ich meine? So, die waren ja mehr Detektive teilweise. Die haben halt irgendwie ein Problem gehabt und haben versucht rauszukriegen, was das Ding ist. Aber gut, nach... Und da hätte man halt super ein Spiel daraus machen können. Also es ist leider ist die Gelegenheit ja leider schon relativ lang verstrichen. Ich werde es morgen entwickeln, so. Du wirst es morgen entwickeln. Übermorgen Lucas. Spielen wir es durch. Ja. Das wird fantastisch. Um auf Vollgas oder Full Throttle noch mal zurückzukommen, es war eben dann das erste CD-ROM-Spiel, was dafür rausgekommen ist, und knapp ein Jährchen später, 1995, gab es dann noch ein weiteres CD-ROM-Spiel, was auch, glaube ich, auch ähnlich wie Loom beispielsweise zu den weniger bekannten LucasArts Adventures zählt. Das ist The Dick. Oder The Dick, T-H-E-D-I-G. Bin ich schon fertig mit Full Throttle? Okay. Wolltest du denn noch was? Nein. Wenn keiner sonst was. Also ich weiß, nach den 8 Jahren zu Star Wars, glaube ich, sollten wir mal zu einem anderen Thema gehen einfach. Na gut. Full Throttle, schönes Spiel, fand ich nicht so gut. Weiter. Nein, aber The Dick ist ein Spiel, was ich auch erst viele Jahre danach gesehen habe, weil einfach... Jahr später verfilmt wurde unter dem Namen Armageddon. Ein bisschen. Das Lustige ja daran ist, dass The Dick ist eigentlich ein Filmskript gewesen, was Steven Spielberg damals verfilmen wollte eigentlich, aber er hat nie das Budget dafür bekommen. Also er wollte einen Film draus machen. Heute könnte das und heute, ja, es wäre ein heute, toller heute, Film, glaube ich. Heute diesmal gibt es schon Deep Impact und Armageddon, deshalb wäre es Quatsch. Genau, es gibt... Ja, aber die ganze Geschichte war ja nur der Aufhänger. Die Meteor-Geschichte ist ja nur der Aufhänger für was ganz anderes. Also wenn du so dick gespielt hast, so nach 30 Minuten wird das ja zu einer Alien-Geschichte. Genau. Deswegen wäre das ja prädestiniert für... Wenn du bedenkst, dass das Ding eben so Anfang der 90er oder ja, 94, 95 rausgekommen ist, zu der Zeit, wo CGI, mit dem du jetzt natürlich die Sachen machen würdest und auch relativ gut machen könntest, das wäre natürlich sehr schwer zu bewerkstelligen gewesen. Der hat dementsprechend über Jahre das Budget nicht bekommen. Aber da dementsprechend auch Lucasfilm Games mit Lucas dann gut steht, haben sie sich entschlossen, daraus ein Adventure zu machen, und daraus wurde The Dick. Es war quasi im Aufbau ähnlich wie Full Throttle mit vielen Rendersequenzen, aber immer noch mit gezeichneter Grafik. Und wahnsinnig gute Musik. Also echt stimmungsvolle, gute Musik. Ich könnte jetzt nicht, ich habe die nicht mehr im Ohr jetzt, aber ich weiß noch, damals war das allgemeine super gut. Atmosphäre. Es hat eine fantastische Atmosphäre gehabt, vor allem, weil es, ich glaube, das ist auch ein Punkt, warum es bei vielen nicht ganz so hoch im Kurs steht, verglichen mit den anderen LucasArts Adventures, einfach tonlich was anders gewesen ist. Ne? Du hattest eher so eine Science-Fiction-Story und einfach nicht mehr diesen absurden Humor, den du von den alten Teilen kannst und der in Full Throttle ja auch zu einem gewissen Teil... Es wurde schon runtergedreht so ein bisschen. Full Throttle war noch ein bisschen, das hatte schon noch so... Es war mehr Storytelling und wie bei einem Film, so, es gab pointierte Spitzen so, es gab immer mal ein paar Sprüche, aber man hat gemerkt, im Prinzip nimmt sich die Story schon auch ein Stück weit ernst. Ist auch direkt am Anfang relativ früh einer gestorben aus dem Team. Also ist relativ passt also, ja auch jetzt nicht unbedingt. Also du merkst sehr deutlich eben, dass es mal ein Filmskript gewesen ist, sondern von der Struktur her mit so würde ein Film eben aufgebaut sein. Wer hat's ja durchgespielt? Ich hab's leider nie. Ich hab's leider auch nie komplett durchgespielt. Okay, dann lass uns das mal. Wir müssen das mal irgendwann. Okay, Pepper hat's durchgespielt. Natürlich. Sollte man das heute nochmal durchspielen? Ja, mach den Daumen nach oben. Was, wenn wir bei Synchronsprechern sind, die waren natürlich auch sehr gut wieder in beiden Versionen, glaube ich. In der deutschen Fassung ist mir im Gedächtnis geblieben, da hat die Synchronstimme von Scully, also von ja, ja, Sky dort gesprochen, die dann dementsprechend auch... Die ist jetzt leider versaut durch die ganzen ProSieben-Galileo-Reportagen. Also jetzt kann ich sie nicht mehr ernst nehmen, aber damals war das die Stimme. Genau, ne? Die Stimme. Und einfach damals in der, zum Höhepunkt von Akte X, wenn du es dann in dem Zeitraum gespielt hast, was natürlich ein paar Jährchen später kam, aber da hatte ich natürlich gleich die Connection zu dieser Stimme, die du auch ernst nimmst, der du auch vertraust und dann eben gut gespielt innerhalb eines Filmspieles. Wie kann man das schaffen, dass vor 10 Jahren schon gute Sprecher da waren und es perfekt gepasst hat, wenn man genug Geld und Enthusiasmus dahinter hatte und heute die größten Spiele haben teilweise die beschissenste Synchro. Ich erinnere gerne wieder an Halo 3, eines der teuersten, wichtigsten Spiele, was kam. Und eine Synchro wie Sau. Also ich habe gehört, da haben sie diesen Elton sogar dran gelassen. Also haben die nichts Besseres bekommen? Ja, John, ganz ehrlich. Elton haben sie tatsächlich genommen. Ich war ja, man munkelt ja, man hat vorher bei einem der Moderatoren großen deutschen Gamesender nachgefragt. Like, aber letztendlich wurde er ausgeboten, dieser sicherlich sehr talentierte Sprecher, Simon Kretschmer, und whatever. Das war ja gar nicht das Problem. Elton ist nicht das Problem bei Halo. Der spricht eh nur seine 3-4 Sätze und mein Gott, er spricht sie halt wie Elton, was halt das Problem ist, weil dann hat man Elton vor Augen und dann willst du bei Halo Wars nicht. Bei jetzt Halo. Für alle Battlestar-Fans, die Starbuck aus der neuen Battlestar-Reihe spricht. Wurde er von Elton synchronisiert? Spricht bei Halo einen von den Marines oder was? Einen von den Soldaten. Echt? Da, ja. Ist das so? In der englischen Fassung auch. Ja, oder? Ja, okay, die englische ist auch besser. Das ist ja das Problem. Ich rede ja von der deutschen. Das ist einfach. Vor 10 Jahren haben sie eine passende, gute Synchro. Da hast du ein Spiel wie The Dick und da passt die Stimme von Scully, und die war da noch nicht mal berühmt, passt perfekt rein. Einfach in dieses Wissenschaftliche und trotzdem irgendwie ein bisschen Erotische und so. Das passt alles super rein. Ja, und heutzutage kriegen sie es nicht hin. The Dick Witz machen muss. Also, also The Dick, ein großes Adventure auch von LucasArts und eins, was eben eher weniger bekannt ist in der Fanbase. Was The Dick aber auch signalisiert hat, es war das letzte Spiel, was damals mit der Scum Engine rausgekommen ist. Ne? So, also 95 nach knapp 7-8 Jahren, die klickbaren Verben auf der einen oder anderen Form dort überstanden haben, ist The Dick das letzte Spiel gewesen, wo das Scum-System benutzt wurde. Nee, es ist das letzte Spiel. Das andere war dann nicht mehr Scum. Also das. Yeah. Es war auch quasi, genau, es war der Grund eben dafür, dass zu dem Zeitpunkt, wenn du zum nächsten Spiel hingehen wolltest, da war eben 3D voll im Kommen und dort mussten sie natürlich sich was Neues überlegen, wie können wir dort was... Naja, sie haben ja Monkey Island 3, sie haben es ja nochmal versucht so, oder jetzt Monkey Island 3 hat eine eigene Engine dann gehabt, oder? Nee, Moment, jetzt, also, Entschuldigung, mein Fehler, Monkey Island 3 war auch noch 2D, gezeichnet, und der vierte war dann 3D. Ich erzähle Schwachsinn, Monkey Island 3 war das letzte mit Scum. Ah, okay. Das, genau, ich habe leider einen Teil übersprungen, also stellt euch das, was ich gerade geredet habe, in ungefähr 10 Minuten vor, weil dann kam das letzte Spiel mit Scum, The Curse of Monkey Island, 1997. Da kann ich gerne was sagen, habe ich zweimal durchgezockt. Und hatte am Anfang, wie wahrscheinlich jeder normale LucasArts-Fan, einen Kulturschock auf der Grafik. War das die Szene auf dem Piranha-Schiff, das so brannte? Und er gefesselt war? Ja, genau. Ja, und dann kam dieses Skelett, Murphy. Mit Murray. Also ich möchte jetzt hier bitte nicht so viel Monkey Island 3 Hass hören. Nee, weil eben, deshalb wollte ich gerade sagen, und ich es kommt gerade noch. Hass kommt. Nein, im Gegenteil. Monkey Island 3, ich sag's ganz kurz, ist ein richtig geiler Monkey Island-Teil. Und man gewöhnt sich, nach 1-2 Stunden hat man diese Grafik aufgesaugt und man findet sich in dieser stimmigen Welt wieder und es funktioniert. Ich hatte auch am Anfang Probleme, weil Guybrush so irgendwie so dumm, blond und jung und bescheuert aussieht. Remake jetzt. Ja, und ich fand den Monkey Island 2 Guybrush am geilsten mit seinem Zöpfchen und mit seinem 3-Tage-Bart. Der nicht richtig wächst. Ja, und das fand ich aber, da hat er mir optisch am besten gefallen. Und im dritten Teil konnte ich mich direkt nicht so mit ihm identifizieren. Es war wie ein Fremder, aber durch die Story und durch die Art, wie er drauf ist und die Gags und wie er sich verhält, merkt man, es ist Guybrush. Und dann kommst du auch wieder rein. Es ist schon ein Kulturschock einfach, wenn du dann... es war ja quasi das aufwendigste 2D-Spiel, was LucasArts dann je gemacht haben, und es hat für mich einen besonderen Status, weil jetzt werde ich mich mal hier auslachen, aber ich hatte meinen allerersten PC dann im Jahr 99. Meinen ersten eigenen PC, und das war das erste Spiel, was ich mir dafür geholt habe als alter Adventure-Narr. Und natürlich, der Stil ist ein bisschen anders, als wenn du es vorher kanntest, aber die Grafik sah einfach so fantastisch super aus. Die Synchro war toll. Die Story war abgedreht, die Rätsel haben gut funktioniert, und für mich ist es so quasi immer noch der Titel, mit dem ich so PC-Gaming noch am ehesten verbinde. Das ist mein Start ins PC-Gaming gewesen damals. Also man kann, auf jeden Fall sagen, dass seitdem Ron Gilbert dann nach dem zweiten Teil weg war, die Story natürlich dann irgendwie jetzt nicht mehr passt. Mhm, aber man bezieht sich trotzdem am Ende von Teil 3 auf das Ende von Teil 2 und es ist trotzdem so, man spürt schon noch so ein bisschen von dieser Liebe, auch wenn alles schon größer wurde und so. Ja, genau, genau. Aber also ich finde auch, das ist ein legitimer, viele sehen den nicht so, aber für mich ist es ein legitimer Monkey Island 3 Teil. Es wird halt erst schlimm ab dem nächsten Teil. Sobald man versucht hat, 3D zu machen, ging es bergab, finde ich. Das sind ja gute Gags auch. Ich erinnere mich an dieses das eine Ruhm. Rätsel im Treibsand. Genau, im Treibsand, wo du im Treibsand steckst und du hast quasi einen Ast und irgendwie alle möglichen Gegenstände um dich rum, die darauf hinweisen, dein Kopf sagt dir, damit ziehe ich mich aus dem Treibsand raus. Aber nichts davon funktioniert halt. Also ja. Und das ist also dieser typische Monkey Island Humor, wo sie auch mit deinen Erwartungen halt so spielen. Und das ist das, was mir so gut gefällt. Das ist auch irgendwie eine Hommage an ich glaube, es ist ein Teil 1, wo du unter Wasser bist und bist mit dem Seil festgebunden an so einem Betonblock und kannst halt nur 10 Minuten die Luft anhalten, was ja auch schon lange. Das ist dein Skill eben. Überall scharfe Sachen, aber du kommst nicht hin. Ja. Also überall wahnsinnig scharfes Messer. Ich komme nicht hin. Und so alles um dich herum, es war super. Und es ist ja eigentlich genau dasselbe. Exakt. Dieselbe Idee. Also in dem Zusammenhang, das ist ein Satz, wo ich damals, als ich gespielt habe, natürlich auch nicht nach Komplettlösung gemacht. Und da musste man, wenn man festgehangen ist, natürlich einfach mal durchprobieren, was geht, wo es funktioniert. Und der eine Satz, den ich immer wieder gehört habe, war, ich kann den Skelettarm nicht damit benutzen. Ich kann den Skelettarm nicht damit benutzen. Ich kann den Skelettarm nicht damit benutzen. Andauernd, bis man den endlich, als er funktioniert hat, dass endlich, ich bin aufgesprungen und ich habe einen Freudentanz gemacht. Ja. Endlich, dieser gottverdammte Skelettarm, ich bin ihn los. Aber wir haben vorhin drüber geredet, dass Day of the Tentacle so eines der Adventures ist, wo am meisten die Rätsel funktionieren, wo man selber nachdenken kann und draufkommen kann. Und das ist bei Monkey Island 3 tatsächlich auch so. Ein Spiel, wo man kaum Hilfe braucht. Wenn man selber spielt, kommt man auf die meisten Sachen, was ich immer eigentlich ganz gut finde. Ich war nicht bei ein paar Stellen, also wenn ich mich jetzt daran erinnere, da musstest du in dem Kino die Beleuchtung, in einem Theater die Beleuchtung machen und sowas. Das fand ich teilweise ein bisschen um die Ecke gedacht wieder. Also das sind so einige, ich habe die eben noch präsent, weil ich die heutzutage noch eben dann hier und da spielen lasse. Ich hätte auch mal wieder Lust, den dritten zu spielen. Weil ich erinnere mich auch vage nur an ein paar Sachen nur noch. Es ist eben ein Ding, was vor allem dadurch, dass es so gut animiert ist und vor allem mit der Sprachausgabe, die eben auch echt sehr gut dort gemacht ist. Aber das ist auch ähnlich wie Day of the Tentacle, vielleicht sogar nochmal eine Stufe mehr als Day of the Tentacle. Ein Spiel, was wirklich haltbarer ist. Na, das wird sich auch noch durchziehen, einfach weil es sieht immer noch gut aus, wie ein gezeichneter Comic. Spielen. Ja, gerne, hör immer. Ich mag ja Englisch. Also, nee, es ist halt immer so, ich habe auch nichts gegen eine gute deutsche Synchro, aber mir ist natürlich mittlerweile auch wie bei Serien und so, ist mir natürlich die englische auch lieber. Mir fällt jetzt auch keine deutsche ein, die wirklich richtig gut war. Also außer halt jetzt den, die wir schon genannt haben. Es gehört eben ähnlich dazu wie mit TV-Serien, die du geguckt hast, als wo du ein Kind warst. Also so A-Team oder Knight Rider oder sowas. Sowas kannst du dir eigentlich nur in Deutsch angucken, ne? Weil ich kann nichts damit anfangen, wenn Michael Knight dann auf Englisch spricht. Ja, ich gucke auch jetzt ganz viel Knight Rider noch und A-Team ist ständig. Also das sind so Sachen, da möchte ich als trotz, obwohl ich ein Englisch-Fetischist bin, bei TV-Serien einfach trotzdem noch die Deutsche gucken, weil das ist, was ich kenne. Und das ist ähnlich bei den LucasArts-Dingern, das sind die Stimmen, die ich damals als Kind gehört habe, die damals schon gut funktioniert haben und die immer noch gut sind. Und die möchte ich auch nicht anders haben jetzt. Oder brauche wobei ich das ich stimme dir völlig zu, wobei das aber auch wieder so eine neue Erfahrung sein kann, eine neue Betrachtungsweise, wenn man das dann mal wieder auf Englisch spielt, nochmal das Ganze anders auf sich wirken zu lassen. Weißt du? Allein die Wortspielereien, die man wahrscheinlich einfach nicht übersetzt hat oder nicht konnte. Nicht verstanden hat. Heute würde man die wahrscheinlich raffen, die meisten. Ja, wir sprechen auch viel besser Englisch jetzt. Das heißt, wir können auch viel mehr Anspielungen und so weiter nachvollziehen können. Also für mich wäre das auf jeden Fall eine Motivation, wenn ich einen Monkey Island Teil oder so nur auf Deutsch gespielt habe, den nochmal auf Englisch zu spielen. Auf jeden Fall wäre das, hätte ich auf jeden Fall so richtig. Okay, der dritte wird jetzt auf Englisch gespielt. Also das ist unsere Aufgabe für die Ferien. Wir spielen Monkey Island 3 auf Englisch durch. Wenn ihr dran zurückdenkt, was ich vor 10 Minuten erzählt habe, das letzte Scum-Spiel, kommen wir jetzt drauf zu reden, eben das war The Curse of Monkey Island, das letzte Spiel, was mit dem Scum-System funktioniert hat. Denn danach hat die LucasArts Adventures, die natürlich jetzt schon langsam ein bisschen, 10 Jahre unterwegs und es wird mal wieder Zeit für eine größere Neuerung, haben sich entschlossen, den Weg in die 3D-Welt zu machen. Und so halb, halb, Ja. Weil, also es war damals die falsche Zeit, 3D war noch viel zu hässlich. Man hätte es später machen sollen. Heute wäre es richtig. Heute wäre es richtig gewesen, das hast du ja auch bei den neuen Sam Max dann gesehen, was ganz gut als 3D-Spiel funktioniert. Bei LucasArts war der Unterschied aber, dass sie sich nicht damit beschränkt haben, einfach die Grafik auf 3D zu ändern und dann dieses Point-and-Click-Interface irgendwie zu behalten, weil die haben sich, ich weiß nicht aus welchem Grund, dann gedacht, wir müssen da das Rad komplett von neuem erfinden. Das nächste Spiel, was gekommen ist, war Grim Fandango für den PC. Das hatte einerseits eine 3D-Grafik und andererseits, es hatte keine Maussteuerung mehr. Man hat mit den Pfeiltasten gesteuert. Du, hast mit den du hattest sozusagen so eine Art Tanker-Steuerung oder Resident Evil-Steuerung, wo du links und rechts auf dem Joypad oder auf der Tastatur und nach oben gelaufen bist. Es hat sich quasi gespielt wie Resident Evil, nur als Adventure, ohne dass du Zombies dann wegballerst. Und auf der Tastatur war es wirklich ein Krampf, damit vernünftig umzugehen. Vor allem, wenn du als Adventure-Spieler dran gewohnt bist, du klickst dich super fix hin und her überall und hier brauchst du für die kleinsten Sachen, ich muss mich richtig drehen, dann zu dem hinlaufen, dann mit dem sprechen und so weiter und so fort, und war einfach ein total unpassendes Interface für die damalige Zeit. Also ich kann den Versuch den gar nicht übel nehmen, weil man auch das Interface selbst hat sich auch weiterentwickelt. Wenn man irgendwann Day of the Tentacle gespielt hat und dann hat man nochmal zum Beispiel Zack McCracken gespielt oder Maniac Mansion, dann war diese Steuerung an sich ja auch viel umständlicher und das war total nervig, weil das hat auch nicht mehr selbstständig irgendwie kontextsensitiv, wie man schön sagt, mitgedacht, sondern wirkte total umständlich auf einen, und von daher kann ich den Versuch, den gar nicht übel nehmen, zu versuchen, das immer weiter zu verfeinern und zu verbessern, aber es hat letztendlich leider nicht ganz so gut funktioniert. Das muss man ehrlich sagen, aber trotz allem, Grim Fandango ist, glaube ich, auch gerade bei Full Throttle, hast du es gesagt, Simon, eines der unterschätzten Spiele der Reihe. Das ist das, was das Traurige insbesondere bei Grim Fandango eben ist. Es ist trotz dieser halbseidenen Steuerung, die reingetan wurde, immer noch eins der besten Adventures, die LucasArts hier rausgebracht haben. Leider auch eins, was sich komplett gar nicht verkauft hat damals, was sehr, sehr schade ist. Ganz miserabel. Also, ich habe es mir damals gekauft und war auch erst... Ich weiß noch, dass ich damals irgendwie enttäuscht war. Ich meine, ich hätte es mir besser angucken müssen, mich mehr informieren müssen im Vorfeld, aber ich habe irgendwie was Lustiges erwartet und auch nicht auf 3D geachtet, und plötzlich habe ich dann ein 3D-Spiel, was ja ein bizarres Setting hat, weil man ja im Land des Todes ist, aber an sich ist es jetzt nicht auf lustig getrimmt, sondern es hat eher so diese morbide Noir-Stimmung irgendwie. So, könnte auch Tim Burton spielen. Genau, es ist Tim Burton-Spiel in der LucasArts-Reihe, auf jeden Fall. Es war eben das letzte LucasArts-Spiel von Tim Schafer, wenn ich mich nicht komplett irre, der dann das eben war auch von Tim Schafer, der aus The Tentacle vorher gemacht hat und später Psychonauts und gerade an Brutal Legend. Das dran ist auch eine von den Legenden, die wirklich dafür gesorgt haben, dass die Spiele so gut waren, und nach sind die leider halt auch alle abgeworfen. Genau, es gab eben sowas wie Tim Schafer oder Ron Gilbert, der für die Monkey Island-Serie zuständig war eben vorher, und das waren so die Speerspitzen, die einfach ihre Sensibilität in die Spiele mit reingebracht haben. Und Grim Fandango war quasi das Meisterstück von Tim Schafer in Sachen Adventures. Na, du hattest Manny, den Aushilfs Grim Reaper. Mercedes Corobar oder so ähnlich. Und Manny Calavera war da, glaube ich. Manny Calavera, genau. Ey, dass du das noch weißt, nicht schlecht. Na, das ist, also ich habe es damals zum Release, glaube ich, nicht ganz gespielt, erst ein paar Jährchen später. Habe mich am Anfang auch über die Steuerung abgefuckt, aber als ich dann reingekommen bin, konnte ich das Spiel dann endlich dann auch mal richtig genießen und habe dann auch gesehen, ey, echt super schade, dass das Ding einfach so abgestunken ist. Ja, ich fand auch, es hatte vor allem wirklich auch einen tollen Soundtrack. Es war dann halt so ein sehr super. Thematisch kann man sich das halt, mexikanisch, nein, was ist das für ein, mehr so ein, mir fällt gar nicht der Jazz, nee, ja, mir fällt der Musikstil nicht ein, aber es war sehr... Mexican Jazz. Ja, Mexican Jazz. Aber hier, was wie war das nochmal, wenn ich mich recht erinnere, wenn man... um zu sehen, mit was man interagieren konnte, hat er doch immer mit dem Kopf irgendwie so hingedeutet. Also du bist quasi durch die Gänge gegangen und dann hat er mit dem Kopf auch geguckt. Dadurch wusstest du, dass du interagieren kannst mit irgendwas. Und das war so ein Punkt, der einfach nicht so gut geklappt hat, weil da sind zu viele Sachen an einem vorbei. Du bist einfach irgendwie lang gelaufen, an den Wänden vorbeigestrafed quasi, um zu gucken, ob der Kopf eine Reaktion macht. Und da hätten die auch selber feststellen müssen, dass das eigentlich nicht im Sinne des Erfinders sein kann. Das war eben sehr extrem Resident Evil, wo diese Option mit dem Kopf hingucken, wenn du irgendwo dran vorbeiläufst. Für ein Rätselspiel ist es Nur der letzte Schritt nicht weitergedacht. So. Aber in der mein Ernst, Grim Fandango hätte super als 2D-Spiel funktioniert. Hätte fantastisch das funktioniert. Das hat ein paar 3D-Szenen, die wirklich vielleicht, wo man sagt, da kann man 3D jetzt wirklich einsetzen, müsste man aber mal ansonsten machen. Müsste man mal motivieren, an unsere Zuschauer oder Zuhörer genau, jetzt. Bitte sehr. Es gibt so viele Fanspiele, Fanvorsetzungen, wir haben es vorhin gesagt, zu Zack McCracken und Indiana Jones, und da braucht man gar nichts machen. Man hat alle Charaktere, alle Dialoge, man könnte wahrscheinlich sogar Grafiken direkt rausnehmen, wenn nicht, kann man sie neu zeichnen und daraus ein 2D-Spiel basteln. Ich hätte so Bock drauf. Ja. Es auf würde jeden mir Fall. Auch mehr, es ist heute, ich habe es vor kurzem mal bis ausgegraben haben, musste ich es mal wieder spielen und war also enttäuscht, wie schlecht die Grafik im Grunde aussieht. Mhm. Sie hat schon noch Charakter, aber ich mein Gott, es ist halt so eine Grafik, die altert halt schlecht. 3D-Grafik altert einfach schlecht. Und das ist schade, weil man nimmt sich ja auch die Möglichkeit, die wir jetzt bei Monkey Island und so rausgestellt haben, das nach 10 Jahren nochmal genau. zu spielen. Vor allem, wenn du dann direkt nach The Curse of Monkey Island mit quasi der besten 2D-Grafik ja. direkt zu dem hier dann kommst, wo du, ja, ja. Sie haben es dann, und damit kommen wir zum nächsten Teil. Zum nächsten Teil und zum bislang auch wirklich letzten LucasArts Adventure, was rausgekommen ist im Jahr 2000. Sie haben es dann, haben sie aus ihren Fehlern gelernt mit Monkey Island, Escape from Monkey Island, dem vierten Teil, der auch 3D ist, der auch nicht so hundertprozentig gut funktioniert, aber schon auf jeden Fall, was steuerungstechnisch zumindest angeht, ein Sprung nach vorne war von Grim Fandango. Also es steuert sich schon viel besser. Ich habe es nie durchgezockt, aber ich habe es sehr weit, also ich weiß gar nicht, wie weit ist es, wenn man in diesen Time-Sümpfen da rumfährt? Das ist noch Mitte? Ein gutes ah, Stück, glaube ich. Also die genaue Struktur habe ich auch nicht mehr im Kopf, aber es war schon ein relativ langes Spiel. Ja. Für also ich muss sagen, es hat nicht, es durch das 3D-Setting ist ein Stück Charme einfach verloren gegangen. Man merkt, dass sie es wirklich versucht haben, die Charaktere, die Stimmung, die Musik, die Dialoge, sie haben es also wirklich, sie haben nicht das von vornherein mit Füßen getreten, aber stimmungsmäßig vom Setting, vielleicht liegt es an der Grafik und an der kühlen Art und Weise des 3D, irgendwas habe ich vermisst. Ja, es gab so 3D-Roboterkämpfe, wo man dann so, weißt du, so Monkey Island-mäßige Riesenmechs hatte, angetrieben von Affen oder irgendwie so, genau, Monkey Comet, da kann ich mich schon erinnern. Und das hat aber auch, das hat ein bisschen geruckelt und es lief nicht flüssig so. All die Sachen, die in 2D besser geklappt hätten, haben sie dann einfach nicht hingekriegt. Das ist echt, wie du meinst. Es hat einfach zu viel verloren und zu wenig Ersatz geliefert. Also in Form von, das konnten wir vorher nicht. Genau, und es war nicht nur technisch eben ein Schritt weg zu den alten Monkey Islands, sondern es war verglichen mit Monkey Island 3 jetzt noch einen Schritt weiter weg inhaltlich. Na, du hattest eben, jetzt waren 2 Spiele vorbei, seitdem Ron Gilbert nicht mehr bei Monkey Island mit dabei war. Und bei Monkey Island 3 hattest du noch so einen gewissen Bezug oder da hattest du noch das Gefühl, dass da Leute mit dran gearbeitet haben, die Monkey Island schon kennen. Beim vierten, so, das waren dann eher so Fans, die wahrscheinlich dran gesessen haben, die, oh, endlich kriegen wir auch mal ein Monkey Island Spiel, was wir machen können, toll. Und lass mal sehen, was uns dort so einfällt. Und im Grunde, ich fand es auch damals ganz nett, ich habe es auch durchgespielt. Bis auf kleine Ärgernisse hat es auch ganz gut funktioniert. Also das Monkey Combat Ding war okay. Am Ende hin wurde dann, das war so die weitere Stufe der Kämpfe, der Flüche, die du dir an den Kopf geworfen hast. Dort hast du eben mit riesen Mecha-Roboters dann gegeneinander gekämpft. Und manche Rätsel wie so eine komische Karteikarte, auf die du nie im Leben gekommen bist. Oh nein, hör mir auf die Karteikartennummer, die habe ich ja gehasst. Wie du das so mal, abgesehen von solchen Dingen, hat es ganz gut funktioniert, aber man hat so gemerkt, so der Dampf ist langsam raus. Ne? Also so richtig, der Dampf, the steam is gone, sozusagen. Ja, wie wird man das aus? Ich bin Ausländer, ich weiß es nicht. Die Luft ist raus. Aber Dampf geht außer einfach heiße Luft. Ja, genau. Und heiße Luft haben die anscheinend auch in den Köpfen gehabt bei der Entwicklung. Ja. Aber gut, ich finde die beste Kreuzung aus 3D-Elementen oder sag ich mal, Render-Elementen und so und altem Spiel ist tatsächlich dann echt Vollgas, wo sie eben 2 Sachen kombiniert haben, so auch diese Fahrten, die waren halt in 2D nicht machbar und so, sahen billig aus, aber haben funktioniert. Und danach haben sie irgendwie den Weg verloren. So. Kann man sagen. Sie haben die perfekte Mischung einfach nicht mehr hingekriegt. Also im Jahr 2000, wo Monkey Island 4 oder Escape from Monkey Island eben rausgekommen ist, war es dann auch im Endeffekt das Ende für die LucasArts Adventures, weil es ja einerseits die Verkäufe waren nicht mehr wirklich da. Ich glaube, Monkey Island hat sich vielleicht einen Tacken besser wegen des Namens verkauft als Grim Fandango, aber nicht mehr wirklich so gut wie die alten Sachen. Auch die anderen Adventure-Genres oder die anderen Kollegen des Genres waren auch nicht mehr unterwegs. Sierra hat keine Adventures mehr gemacht. Die anderen Leute haben sich nicht mehr getraut. Du hast einfach nichts mehr gesehen, das Genre galt quasi für tot und mit Escape from Monkey Island hattest du dann den Abschluss sozusagen gehabt der alten LucasArts-Sachen und es hat einige Jahre gedauert, da hatte ich auch einfach den Eindruck, echt schade, dass das Genre jetzt wirklich tot ist. Ich weiß jetzt nicht, ob es wirklich so komplett ganze schade ist, weil vielleicht hat es sich auch ausgelutscht über die Jahre einfach, weil wir so viele Adventures und so viele gute Sachen gehabt haben, vielleicht hätte das Genre nichts mehr gebracht. Was ich dann aber ein paar Jahre später dann auch gemerkt habe, um die Hersteller anscheinend auch, es funktioniert noch und wir haben ja jetzt mittlerweile auch wieder eine richtig fette Adventure-Welle, die über uns hereinbricht. Absolut, und das finde ich aber auch in Ordnung, weil dieses Genre ist erwachsen geworden. So. Man hat realisiert, man muss nicht unbedingt diesen Technologierun mitmachen. Mhm. Man muss sich nicht anschließen an diesen Grafikwettkampf, immer besser aussehen, alles auf die Optik reduzieren, sondern Adventure lebt von Elementen, die unabhängig sind von einer 3D-Ebene, sondern man kann auch wunderschöne 2D-Bilder malen. Also es gibt ja noch ganz viele andere, so Baphomets Fluch zum Beispiel, auch eine wunderbare Reihe. Das genügt für diese Art des Spiels und man muss da gar nicht mitkämpfen und das hat man irgendwann verstanden und sich wieder auf die Stärken zurückerinnert. Und mittlerweile gibt es wieder richtig viele gute 2D-Point-and-Click-Adventures. Ja, genau, dass eben die Macher der Adventures nicht auf Technik-Evolution dann sich reduzieren muss, sondern dass es so eine Art Stilmittel ist, mit dem du ein Spiel erzählen kannst. Da ist ein 2D-Grafik-Adventure mittlerweile genauso normal, dass du es machst, ne? Verglichen mit dem 3D-Grafik-Adventure, was du auch noch machen kannst. Also ich denke mal, so Simon the Sorcerer haben vielleicht auch noch ein paar Leute gespielt. Und jetzt denk mal nach, was nach Simon the Sorcerer 3D zum ersten Mal, wo so die billigste der billigsten 3D-Grafiken. Es ist immer ein Fehler. Also, lieber Entwickler, es ist immer ein Fehler, von 2D einfach so auf 3D umzu. Weil die Leute, die das vorher gekauft haben, werden es vielleicht nicht mehr kaufen oder eben nur zum Teil. Und neue Leute kriegt ihr damit schon mal gar nicht, weil es sieht doof aus. Vor allen Dingen, man merkt einfach, ob ein Spiel entwickelt wird, einfach um nur noch Absätze zu erzielen, weil man ein Franchise geschafft hat, aus irgendwelchen Gründen auch immer zu etablieren. Also, Sam the Sorcerer hat sich gut verkauft, lass uns jetzt das neu rausbringen, genau. Aber von anderen Leuten, von einem anderen Team, während die Leute, die ersten Teile gemacht haben, zumindest die ersten beiden Sam the Sorcerer Teile sind ja auch wirklich sehr gut, und auch bei Monkey Island oder so, da saßen wirklich Leute dran, wo du merkst, dass die mit Liebe dabei saßen, dass die Bock drauf hatten, diese Spiele zu machen, die ihre Ideen zu verwirklichen, ihre Welten zu kreieren. Und bei vielen anderen Spielen merkst du einfach nur, sie sind einfach nur noch da, um Geld zu machen. Das ist das Problem von diesen aufgeblasenen Firmen heutzutage. Damals hast du 13 Leute, wo jeder seine Ideen einbringen wollte und auch konnte. Und heute hast du dann 10.000 Leute über den Kreativen, die sagen, ja, nee, unsere Fokusgruppen, das Rätsel ist doof und der Charakter kommt nicht gut auf. Das ist so ein Schwachsinn. Also es ist leider wie bei Filmen und so. Es wird einfach immer weniger individualisiert, es wird mehr. Ja, aber es liegt einfach auch sicherlich ein Stück weit daran, dass die Projekte so teuer sind, dass man sich einen Fehlschlag kaum erlauben kann. Bei Adventures aber eigentlich nicht, Und das ist ja eigentlich das Gute. Und umso besser, dass man sich mittlerweile wieder darauf besonnen hat, 2D zu machen. Man braucht eben keine 100 Millionen Budgets, um so ein Spiel zu produzieren. Und genau deswegen kann man, so wie Aetna bricht aus, eben auch verrückte Ideen einfach mal wagen. Ja. Das Problem an der Sache ist, dass Aetna bricht aus eben auch nicht so viel verkauft wie GTA 4. Nee, aber es kostet aber auch nicht so viel. Ja, aber ich glaube, dass die Gewinnmarge trotzdem bei GTA höher ist. Ja, aber GTA ist auch ein Sonderfall, sagen wir mal so. Da kann man sich leisten, 100 Millionen Dollar zu investieren und da auch noch vernünftig Geld mit rauszubekommen. Aber ich meine, Aetna ist natürlich auch eher so ein wirklich kleines Projekt von sehr wenigen und die haben das auch, glaube ich, eher in Richtung gemacht, wir möchten mal so ein Ding machen. Ja, es fehlt eigentlich, der Games-Industrie fehlt das, was beim Kino gibt, den Independent-Film quasi. Also ja, es gibt zwar Independent-Software, aber so richtig so Leute, die einfach das machen, worauf sie Bock haben und trotzdem gepublished werden und trotzdem auch dann auf ihrer Ebene Erfolg haben. Aber das gibt's in der Games-Branche, gibt's immer weniger. Es gibt natürlich durch Xbox Live und durch PlayStation wieder ein bisschen mehr. Gibt's diese ganzen Kleinspiele, die man für wenig Geld runterladen kann oder als Demo mal austesten kann. Ich glaube, das fördert das Ganze wieder so ein bisschen. Ja. Ja, also, das sehen wir ja jetzt an den neuen In Sachen Adventures gab es eben in den Jahren vorher dann die Wiederauferstehung, dass du eben wieder mehr gesehen hast, also wie zum Beispiel Aetna bricht aus, das wäre ein Ding, was du, sagen wir, vor 5 Jahren nicht gesehen hättest, weil einfach niemand selbst das kleine Budget vorgeschossen hätte für so einen Titel. Oder im letzten Jahr fällt mir eben ein, auch von dem alten Monkey Island Veteran, A Vampire Story von Bill Tiller, der damals, ich glaube, Curse of Monkey Island dann mitentwickelt hat, dass solche Teile, die auch mit 3D-Grafik immer noch den alten Charme einfangen. Tim Schäfer, kann man natürlich sagen, hat jetzt auch gerade wieder was hier in der Pipeline sozusagen. Was ist nochmal hier mit Jack Black? Brutal Legend. Davor Psychonauts. Leider hat sich auch nicht so gut verkauft. Ja, ein grandioses Spiel. So lustige Charaktere und so. Kann man auch nicht empfehlen. Ist mittlerweile auch ein Budget-Titel. Gibt's für Konsolen, für Xbox zum Runterladen, also Xbox, für die 360 genau, kaufen. Kannst auch über Marktplatz runterladen. Also Xbox runterladen ist eben dann auch ein Schritt, der uns dir auch nochmal dazu veranlasst hat, jetzt dieses Thema für den Podcast zu wählen, weil da haben wir bei der E3 schon eben drüber geredet, dass Monkey Island 1 nach Jahren des Flehen und Betens von den Fans wirklich tatsächlich eben als Remake nochmal aufgelegt wird mit Originalgrafik plus neu gezeichneter 2D-Grafik und nicht hässlicher 3D-Grafik. Plus die Möglichkeit, ständig umzuschalten. Quasi das Beste für die alteingesessenen Nerds, die sich nicht sagen wollen, wie das Spiel aussehen soll, und Leuten, die das trotzdem zu hässlich ist, aber immer noch die Möglichkeit haben, so ein tolles Spiel für damals auch heute zu erleben. Und je nachdem, wie sehr das einschlägt, könnte es ja vielleicht was sein, dass LucasArts wieder, sagen wir mal, nicht nur sich auf Remakes dann beschränkt, sondern auch vielleicht raus? Es kommt raus, ich glaube, es ist für Sommer, also ohne konkretes Datum für den Sommer jetzt hier anbelangt. Was konkreter ist, ist Tales of Monkey Island ab dem 7.7. Das neue Monkey Island von Telltale Games, die episodisch, die das neue Sam Max gemacht haben, in 5 Teilen, ungefähr 10 Euro für den PC und die Wii, glaube ich, wird es dann erhältlich sein. Und wird quasi eben so eine episodische Episodengeschichte von mit Monkey Island erzählen, zwar mit 3D-Grafik, die bislang nicht so überraschend aussah, aber da wird sich Eddie, glaube ich, auch drüber freuen, du hast Monkey Island 2 Guybrush wieder zurück. Echt? So ja. Wusste ich gar nicht. Die haben das Design nach dem... Aber in 2D oder was? Nee, in 3D. Nee, in 3D. Und es sieht ein bisschen hässlich aus, so jedenfalls in den bisherigen Videos, die ich gesehen habe. Telltale hat auch nicht jetzt die beste Grafik-Engine. Also wenn das die Sam Max Engine ist, wovon ich ausgehe, ja, dann ist das einfach nicht die leistungsfähigste. Die soll aber auch so sein, damit sie auf allen Rechnern läuft. Das ist der Gedanke. Ja, schade, bei Sam Max, aber Sam Max sah trotz der Limitierung gut aus. Du hattest eben einen Hasen, der aussieht wie ein Football ungefähr von der Formel. Und Monkey Island mit seinen detaillierten Haaren und Schnörkeln und Barthaaren einzeln, die dann gezeichnet werden müssen, sahen ein bisschen, ja, crappy, will ich es jetzt nicht unbedingt nennen, aus, aber du hast auf jeden Fall das Design von Monkey Island 2 wieder als prädominantes Design von den Figuren und von Guybrush, und die Rätsel sollen, denke ich mal, auch wieder ganz gut sein. Bin ich gespannt. Also ich erwarte von den Telltale-Leuten schon was Gutes, aber ich erwarte jetzt nicht die kniffligen, smarten, gehirnzermarternden Rätsel, die man früher hatte, weil das ist einfach nicht deren Style. Die machen halt eher, die wollen halt auch was verkaufen, und dieses ganze Episodenprinzip funktioniert ja auch nach der Richtung, ich mache was Kleines zum Anteasen und dann kommt nochmal eine neue Geschichte und so. Also du wirst nie diese Komplexität haben wie in einem Monkey Island auch, so die Kontinuität, aber auch der Rätsel. Aber das ist nicht schlimm, weil dafür sind es dann halt kleine Häppchen, die wahrscheinlich sehr unterhaltsam sind und vor allen Dingen dieses Mal nicht die Locations recyceln, die in den letzten Episoden dann benutzt wurde. Bei Sam Max war es dann so eine Location und alle Teile spielten da. Schläfst du, Eddie? Ja, so ein bisschen schon. Und alle Teile spielten in denselben Locations. Das ist natürlich dann irgendwann abgenutzt. Und dieses Mal ist es eine Story, die neue Locations hat in jeder Episode. Und das ist für die Leute, denen vielleicht die alten Sam Max Sachen jetzt nicht gefallen haben, die Remakes, zum Beispiel die neuen Versionen davon, da kann man sagen, jetzt gibt's aber echt nochmal was richtig ordentliches. Genau. Also das wird eine Sache sein, auf die man jetzt als Adventure-Fan nochmal gespannt blicken kann. Für die Leute, die uns bis jetzt hier gespannt zugehört haben und vielleicht bisher nicht die Möglichkeit gehabt haben, die Spiele zu spielen, denen sei das Programm ScumVM ans Herz gelegt. Das könnt ihr unter Google finden. Das ist, wenn ihr euch das Programm auch selber nicht ist kostenlos. Illegal, muss das man Programm sagen. Ist kostenlos, das Programm ist auch nicht illegal, und was das Programm macht, ist quasi, es gibt es für tausende Plattformen, also nicht nur für PCs, für Amigas, für iPhones, für Nintendo DS, für PSP, für die Wii und so weiter. Und was ihr mit diesem Programm machen könnt, ist, wenn ihr die Originalspiele habt, es ist quasi so eine Art Emulator dafür, ihr schmeißt die dann einfach in den Ordner rein, wählt die an und die laufen, ohne groß Konfiguration zu machen, auf jeder Plattform, die ihr habt. Also das ist eigentlich sogar manchmal das notwendige Tool, was man braucht, sonst läuft es gar nicht. Genau. Also ne? Wenn ich dran zurückdenke, wenn ich PC-Spiele von damals wieder zum Laufen bringen will, ich sag jetzt mal, wie war das nochmal mit Tex Murphy damals bei dir, Simon? Oh ey, das war ganz schlimm. Wer sowas wie Underkilling Moon heute noch spielen will, muss wirklich im Netz gucken. Und das hat 3-4 Stunden, Tage gedauert, alle Einstellungen zu finden, eben, die man dafür braucht. Bis du solche Spiele, dein die ganzes System ist danach verstellt, muss man dazu auch noch sagen, nur um dieses eine Spiel spielen zu können. Genau. Man muss es halt richtig einstellen, alles. Fürchterlich. Einfach, weil die damals entwickelt wurden, wo es noch kein Windows und andere Geschichten gab. Die sowas gibt's bei ScumVM nicht. Bei ScumVM schmeißt du das rein, du hast quasi die ganze Palette aller LucasArts Adventures bis Curse of Monkey Island, also alle 2D-Teile kannst du dort spielen. Plus, da sind ein paar Spiele, die wurden hinzugefügt zur Bibliothek, wie Simon the Sorcerer, Beneath the Steel Sky, ein großes Lieblingsspiel. Oh ja, auch gut. Von mir zuletzt, ich bin mir nicht sicher, ob da jetzt noch ein paar Sierra-Sachen dazugekommen sind, aber ein großer Teil von weiteren Adventures, die du damit spielen kannst, die kriegst du teilweise für sehr wenig Geld bei eBay dementsprechend dann holen kannst, also dass du dir eine gute Adventure-Sammlung damit aufbaust und du bist dir sicher, dass du sie spielen kannst. Und ich freue mich jetzt auch darauf, also jetzt mit kürzlich einen iPod Touch eben bekommen und der ist ja prädestiniert dafür, dass du da Adventures mitspielst mit dem Touchscreen und anklicken. Und ich habe jetzt auch tierisch Bock, mal wieder ein altes Adventure auszugraben und einfach unterwegs während der Bahnfahrten zu zocken, einfach weil es so einfach geht und so viel Spaß dann macht. No? Nein, ich habe das ja schon hinter mir. Ich habe mit dem Gamepark, wie gesagt, schon damals Monkey Island 2 gespielt. Da hat der Kretsch mal wieder vorgearbeitet. Ja, ja. Aber ich stell's mir so vor, also man braucht auf jeden Fall einen Stift, glaube ich, um das auf einem iPod und so zu spielen, weil sonst, wenn du da Millimeter genau... Nicht jeder so Wurstfinger. Ich weiß. Das ist mir bewusst. Ich weiß, auf dem DS ist es zum Beispiel, dass du dann so eine Zoom-Funktion hast, dass du hin und her gehen kannst auf dem Schirm, okay. Dass es irgendwie dann so funktioniert. Dann mir egal. Aber gut, damit wir jetzt auch langsam zum Ende kommen, jetzt haben wir auch quasi ungefähr die Länge von Transformers 2 erreicht im Kino. Ich will mit noch dem kurz Podcast. Ein Stichwort sagen, weil es vorhin nicht gesagt wurde. Ganz kurz, nur ein Wort. Mach Space Quest. Punkt. Haben wir vergessen, ist nicht ein einziges Mal gefallen. Ja, und ich finde, wenn wir über so viele Spiele reden, Space Quest nur, es muss einfach mal gedroppt werden. Der dritte Teil ist auch der allerbeste, oder der dritte Teil vereint alle Verarschungen von Sci-Fi-Serien. Das war der vierte. Ja. Roger Wilco. Wo du mit den Zeitreisen und in den anderen Teile gereist bist. Nee, was ich meine, ist der dritte, wo du halt am Anfang direkt in diesem riesen Raumkreuzer bist und in diesem riesen Raumschiff Müllplatz in einem anderen Raumschiff und da findest du das Alien-Raumschiff, du findest den X-Wing, du findest halt tausend Sachen. Der vierte war, den habe ich leider nie gespielt. Der vierte war mit den Time Rippers. War so gut. Den habe ich leider nie gespielt, aber der dritte... Können wir gerne nochmal über Quest-Spiele von Sierra reden. Aber ich finde, es gehört einfach dazu, wenn wir haben über King's Quest Larry und alle... Adventures kurz mal erwähnt und Space Quest ist eine der Adventure-Reihen, die qualitativ sehr nah bei LucasArts Adventures sind, deshalb muss man es einfach nochmal sagen. Also auch verdammt lustig und jeder Teil eine ganz andere Story, also ist schon gleichwertig. Wie ihr gemerkt habt, wie wir enthusiastisch eben über das Thema Adventures hier sprechen, insbesondere natürlich über die LucasArts-Sachen hier, aber Adventures werden vielleicht auch irgendetwas sein, jetzt nicht in dem riesigen Umfang wie momentan heute, aber auf die wir in vielleicht zukünftigen Podcasts oder innerhalb der Sendung ausgegraben dann zurückkommen werden. Wir haben jetzt schon eine ganze Menge Adventures gemacht und das ist etwas, was wir in Zukunft noch weitermachen werden, weil wir dem Genre einfach so verbunden sind. Sagt Gregor immer, das nächste Podcast wird nicht so ausführlich, dann wird es wieder 3 Stunden. Ich sage auch jedes Mal, ich halte mich zurück. Ja, natürlich. So, das stimmt. So funktioniert es aber. Nils sagt immer gar nichts. Der Nils war auch die letzten 4 Podcasts dabei. Ihr habt ihn nur vielleicht nicht gehört. Ja. Ich möchte mich erstmal dann an alle Zuhörer hier bedanken oder Dank sagen, die bis hierhin durchgehalten haben. Und danke. Die mir zugehört haben. Ich glaube, wir sind die Einzigen, die heute noch zuhören werden. Also jeden bedanken eben, der bis hierhin ausgehalten hat und wie üblich Feedback, Kommentare und so weiter in den Kommentaren dort, in der Kommentarfunktion dort rein. Was mich sehr interessieren würde, an der Stelle kann man ja einen Aufruf mal starten. Vielleicht habt ihr zugehört und habt euch bei dem einen oder anderen Spiel gedacht, das klingt ja so, als ob man das mal spielen sollte. Und vielleicht macht ihr es einfach mal, holt euch das Spiel legal und schreibt dann in den Kommentarbereich oder so, wie es euch gefallen hat. Also es gibt sicher noch Spiele, die wir heute besprochen haben, die wir gut finden, die ihr nicht gespielt habt, weil ihr erst 12 seid oder so. Und mich würde mal interessieren, was man von diesen Sachen heute noch spielen kann, weil da natürlich auch viel Nostalgie und Erinnerung dabei ist und andere Zeiten. Deswegen ist es schon eine Frage, was kann man denn heute, wenn man überhaupt nichts mit dieser Welt zu tun hat, erinnerungstechnisch, was kann man heute noch anfangen und mit Spaß durchspielen? Auf jeden Fall, also postet sowas bitte nochmal in die Kommentare mit rein. Bevor wir dann komplett Schluss machen, würde ich gerne nochmal von jedem 3 schlaue Worte haben. Nils. 3 schlaue Worte? Das war's. Danke an Nils, danke an Simon, danke an Eddie. Bye bye, tschüss. Eddie hat nichts gesagt.